Arthur Schnitzler, Später Ruhm. Gelesen von Udo Sammel. Hörbuch Hamburg Verlag 2014. Herr Eduard Sachsberger kam vom Spaziergang nach Hause und schritt langsam die Stiege zu seiner Wohnung hinauf. Es war ein schöner Wintertag gewesen, und gleich nach Schluss der Amtsstunden hatte sich der alte Herr, wie er es gerne zu tun pflegte, auf den Weg gemacht und war in der frischen Luft herumgebummelt, recht weit über die Vororte hinaus zu den letzten Häusern. Er war müde geworden und freute sich auf sein freundliches, warmes Zimmer. Die Haushälterin empfing ihn mit der Mitteilung, dass bereits seit einer halben Stunde ein junger Mann ihn erwarte, den sie früher nie gesehen. Der alte Herr, der fast nie Besuch empfing, trat mit einiger Neugier ins Wohnzimmer. Bei seinem Eintritt erhob sich der junge Mann, welcher ihn erwartete, von einem Sessel und verbeugte sich. Sachsberger erwiderte die Verbeugung und sagte: »Ich höre, dass Sie bereits einige Zeit auf mich warten. Womit kann ich dienen?« Der junge Mann blieb stehen und entgegnete: »Erlauben Sie, hochverehrter Herr, dass ich mich Ihnen vorstelle. Mein Name ist Wolfgang Mayer, Schriftsteller.« »Freut mich sehr, freut mich sehr. Bitte doch, Platz zu nehmen.« »Herr Sachsberger«, begann der junge Mann, nachdem er sich wieder gesetzt hatte, »ich muss vor allem um Entschuldigung für die Unbescheidenheit bitten, mit welcher ich ungeladen und ungekannt Ihr Heim zu betreten wagte. Aber ich habe vergebens nach einem anderen Wege gesucht, Ihre werte Bekanntschaft zu machen.« »Sehr schmeichelhaft.« »Und diese Bekanntschaft zu machen, Herr Sachsberger, ist seit geraumer Zeit einer meiner, ja, ich darf sagen, unserer sehnlichsten Wünsche. Denn ich rede hier nicht nur in meinem eigenen Namen.« Bei diesen Worten lächelte Herr Mayer verbindlich. Sachsberger betrachtete ihn. Er war blass, hatte schlichtes blondes Haar und war sehr anständig gekleidet. Während er sprach, spielte er mit einem Zwicker, der an einer schwarzen Schnur um seinen Hals hing. »Ich bin sehr neugierig«, sagte Herr Sachsberger, »wieso dieser sehnliche Wunsch, seit wann dieser sehnliche Wunsch?« Er unterbrach sich in einiger Verlegenheit. »Seit geraumer Zeit«, fuhr Mayer fort, »und wenn ich diesen Ausdruck präzisieren darf, so möchte ich sagen, seit jenem Tage, da es mir oder uns«, hier lächelte er wieder verbindlich, »vergönnt war, Ihre Wanderungen kennenzulernen.« »Wie?« rief Herr Sachsberger erstaunt aus. »Sie haben meine Wanderungen gelesen? Man liest noch meine Wanderungen?« Er schüttelte den Kopf. »Man liest sie vielleicht nicht mehr«, entgegnete der junge Mann. »Wir aber lesen sie, wir bewundern sie, und ich denke, mit der Zeit wird auch man sie wieder lesen und bewundern.« Während Herr Mayer so sprach, rötete sich seine Wange ein wenig und der Ton seiner Stimme klang lebhafter als früher. »Sie setzen mich in Erstaunen, Herr Mayer«, sagte Sachsberger, »und ich fange an, sehr neugierig zu werden, wer Sie sind, ich meine die, in deren Namen Sie sprechen. Ich habe nicht geahnt, dass heute noch irgendwer meine Wanderungen kennt.« Der alte Herr sah vor sich hin. »Ja, ich selbst habe nicht mehr an Sie gedacht. Jahrelang habe ich nicht mehr an Sie gedacht. Überhaupt stehe ich schon seit Jahren allen diesen Dingen so fern. So fern.« Herr Wolfgang Mayer lächelte fein. »Es ist mir, ich darf wohl sagen, uns nicht unbekannt geblieben, verehrter Herr, dass Sie lange Zeit hindurch nichts haben drucken lassen. Wir waren darüber verwundert und betrübt. Und es war ja auch nur ein Zufall, der uns, hier darf ich wohl sagen, mich, Ihr köstliches Buch gewissermaßen neu hat entdecken lassen.« Sachsberger war von den Worten, die er hörte, sonderbar berührt. Redete dieser junge Mann wirklich von ihm? War es denn möglich, dass der junge, ihm ganz fremde Mensch ihn und dieses vergessene Buch kannte? »Wieso sind Sie denn auf das Buch gekommen?« fragte er. »Das war sehr einfach«, erwiderte Wolfgang Mayer. Wie ich einmal bei einem Antiquar Umschau hielt, kam mir unter anderen Büchern auch ihr kleines Bändchen in die Hand. Die ersten Gedichte, die ich darin las, wirkten gleich mit unbeschreiblicher Kraft auf mich. Ich nahm das Buch mit mir nach Hause und las es in einem Zug von Anfang zu Ende, was einem ja bei einer Gedichtensammlung nicht so leicht passiert. Als ich dann wieder das Titelblatt besah und die Jahreszahl 1853 betrachtete, sagte ich mir, den Mann hättest du wohl kennen mögen. Ich brachte das Buch noch am selben Abend in unseren kleinen Kreis mit. Was ist das für ein Kreis? Es ist ein Kreis junger Schriftsteller, die sich seitab von der großen Heerstraße halten. Wenn ich ihnen die Namen derselben sagte, würde ihnen nicht viel geholfen sein. Man kennt diese Namen heute noch nicht. Wir sind einfach Künstler, nichts weiter als das, und unsere Zeit wird kommen. Herr Meier sprach diese Worte ruhig, aber entschieden aus. Der alte Herr hörte aufmerksam zu und nickte mit dem Kopf. Es war so seltsam. Künstler. Künstler. Wie nur das Wort klang. Wie mit einem Male verworrene Bilder in ihm auftauchten von fernen Tagen und vergessenen Menschen. Namen fielen ihm ein und Schicksale. Und endlich sah er sich selbst, wie man sich im Traum zu sehen pflegt, als jungen Menschen, sah sich jung, lachend, redend, als einen der besten und stolzesten in einem Kreis junger Leute, die sich seitab von der großen Heerstraße hielten und nichts sein wollten als Künstler. Und er sagte laut, als hätte der junge Mann ihm gegenüber die raschen Gedanken mit ihm durchleben müssen, »Das ist lang her. So lang ist es her.« Wolfgang Meier betrachtete den alten Herrn schweigend. Nur die Augen schienen in dem faltenreichen, bartlosen Gesicht jung geblieben zu sein. Und die schauten jetzt an der kleinen Lampe vorbei, die auf dem Tische stand, durch das Fenster in die dunkelblaue Nacht. 1853, sagte Meier nach einer kleinen Pause, das ist freilich eine lange Zeit. Und lebhafter fuhr er fort, Sie glauben gar nicht, verehrter Herr, wie es uns freute, als wir in Erfahrung brachten, der Dichter der Wanderungen lebe in unserer Stadt. Es war uns, als hätten wir eine Schuld an Sie abzutragen. Meier erhob sich bei diesen Worten, und indem er sich leicht vorbeugte, sagte er in feierlichem Tone, »Das junge Wien bittet Sie, durch mich seine ehrfurchtsvollen Grüße und seinen Dank entgegenzunehmen.« Sachsberger wollte sich erheben, aber der junge Mann drückte ihn freundlich auf den Sessel nieder. Mit etwas bewegter Stimme antwortete Sachsberger, »Ich danke Ihnen. Ich weiß nicht, nein, ich weiß wirklich nicht.« Er hielt ein paar Augenblicke inne, während der junge Mann ihm ruhig und mit einem aufmunternden Lächeln ins Gesicht sah. Dann sprach er weiter, »Es ist so lange her. Ich weiß ja nichts mehr davon. Man hat damals so gar kein Wesens aus dem Ding gemacht. Ich habe schon so lang nichts geschrieben. Es kümmert sich auch niemand darum, und nach habe ich die Lust verloren, wissen Sie, mit der Jugend. Es sind auch die Sorgen gekommen, die tägliche Arbeit. Es hat so von selber aufgehört, ich hab's gar nicht bemerkt.« Der junge Mann hörte zu. Er schüttelte den Kopf, bedauernd, ernst. »Ich habe ja auch noch anderes geschrieben. Oh ja, nicht nur Gedichte. Ich habe sogar einmal ein Stück geschrieben.« »Wie?« rief Meier aus. »Ein Stück? Wo ist es? Bitte, bitte.« »Ich weiß nicht. Ich weiß wirklich nicht. Mein Gott, ich habe seinerzeit in die Theater herumgeschickt. 3 Jahre ist es herumgereist oder 4. Na, dann habe ich's halt gehen lassen.« Das ist ja auch schon viel, über 30 Jahre. Nach kurzem Schweigen erhob sich Meier, und indem er die eine Hand auf die Stuhllehne stützte, rief er aus, »Es ist eben die alte Geschichte. Anfangs genügt uns die eigene Freude am Schaffen und die Teilnahme der wenigen, die uns verstehen. Aber endlich, wenn man sieht, was alles neben einem aufkommt, Namen und selbst Berühmtheit erringt, möchte man doch auch gehört und gewürdigt werden. Und da kommen dann die Enttäuschungen, der Neid der Talentlosen, die Leichtfertigkeit und Böswilligkeit der Rezensenten und dann die entsetzliche Teilnahmslosigkeit der Menge. Und man wird müde, müde, müde. Man hätte ja noch so viel zu sagen, aber es will ja keiner hören, und endlich vergisst man selbst, dass man einer von denen war, die Großes gewollt, vielleicht sogar Großes geschaffen haben. Sachsberger begleitete die Worte des jungen Mannes mit langsamem und zustimmendem Kopfnicken. Ja, so nicht anders war es gewesen. Der musste nur kommen und ihn daran erinnern. »Nun aber«, fuhr Meier fort, »will ich Ihre kostbare Zeit nicht länger in Anspruch nehmen.« »Oh, meine Zeit ist nicht kostbar«, erwiderte Sachsberger mit einem melancholischen Lächeln. »Wenn meine Bürostunden aus sind, habe ich nichts mehr zu tun.« »Herr Sachsberger sind in einem Amt beschäftigt?« fragte Meier mit höflichem Interesse. »Das befriedigt Sie wohl nicht besonders?« »Ach Gott, mein lieber Herr, man gewöhnt's. Was sollte ich den ganzen Tag tun, wenn ich keine Beschäftigung hätte?« »Also Sie sind zufrieden?« »Ich kann eigentlich nicht klagen. Ich kann mir eigentlich mein Leben gar nicht anders vorstellen. Ich bitte Sie, wenn man bald 35 Jahre im Amt ist...« »Ja, ja«, bekräftigte er, wie Meier ganz erstaunt den Kopf schüttelte. »Ich könnte schon lang mein Jubiläum feiern.« »Aber anfangs, zur Zeit, als Sie noch dichteten, da muss Ihnen doch diese eintönige Beschäftigung höchst peinlich gewesen sein.« »Es muss ja jeder Mensch seinen Beruf haben. Es ist nicht so arg. Nur die Avancement-Verhältnisse könnten besser sein, das ist schon wahr. Aber jetzt geht's mir recht gut. Oh ja.« »Ich kann nicht klagen.« Der alte Herr nickte gutmütig. »Früher«, setzte er fort, »ja, freilich, da war es nicht so wie jetzt. Sie bringen mich erst darauf. Es ist schon wahr, eine Zeit hat's gegeben.« Er lächelte. »Da bin ich nicht gerne ins Amt gegangen.« »Nicht wahr?« rief der junge Mann angenehm berührt aus. »Früher, wie ich ein Dichter war, freilich, freilich, da bin ich sogar manchmal ganz ohne Entschuldigung ausgeblieben.« »Oh, das verstehe ich so gut«, rief Wolfgang Meier. »Die Wanderungen konnten nicht geschrieben sein, während Sie in Ihrem Amt saßen Tag für Tag. Diesen stolzen Versen hört man es ja an, dass Sie einer schuf, der die Fesseln der Alltäglichkeit abgestreift hatte.« schöne Zeit«, sagte der alte Herr und versank wieder in Sinnen. »Was darf ich meinen Freunden bestellen?« fragte Meier lebhaft. »Ich lasse Ihnen danken, schön danken. Sagen Sie ihnen, es hat mich sehr gefreut, es ist mir so unerwartet gekommen. Gerührt hat's mich. Sagen Sie ihnen, ich habe wirklich nicht geglaubt, dass noch ein Mensch auf der Welt meinen Namen kennt, außer meinen Herren Kollegen im Amt. Und ich lasse sie alle grüßen, und vielleicht werden sie mehr Glück haben als ich.« »Herr Sachsberger, darf ich mir die Frage gestatten, ob Sie gelegentlich einmal einen Ihrer freien Nachmittage uns widmen wollten?« »Es wird mir ein Vergnügen sein«, entgegnete Sachsberger, »Ihre Herren Freunde kennenzulernen und Ihnen persönlich zu danken. Nun, so will ich an einem der nächsten Abende wieder einmal mein Glück versuchen.« Meier verabschiedete sich von dem alten Herrn, der ihn bis zur Türe begleitete. »Nochmals meinen innigsten Dank für die gütige Aufnahme«, sagte der junge Mann, wie er schon im Stiegenhaus stand. »Ich lasse Sie schön grüßen, alle Ihre Freunde, recht schön grüßen«, rief ihm Sachsberger nach. Dann kehrte er in sein Zimmer zurück. Er schüttelte lächelnd den Kopf. Es kam ihm seltsam vor, wenn er daran dachte, wie er in einer Stunde am Stammtisch in der blauen Birne sitzen würde, als wäre nichts geschehen. Am nächsten Tage erhielt Herr Sachsberger durch die Post ein dünnes Bändchen zugesandt, auf dessen Titelblatt zu lesen stand »Gedichte von Wolfgang Mayer«. Auf dem ersten inneren Blatt war mit Tinte geschrieben »Dem Dichter der Wanderungen in inniger Dankbarkeit der Autor«. »Das ist eine hübsche Aufmerksamkeit«, dachte der alte Herr und legte das Büchlein auf seinen Schreibtisch mit dem Entschluss, es abends zu lesen. Gedichte? Wer ihm das prophezeit hätte? Seit vielen Jahren hatte er nur mehr die Zeitung und vor dem Schlafengehen irgendeinen unterhaltenden Roman gelesen. Als er heute nach dem Mittagessen nach Hause kam und sich auf den Divan legte, begann er sich in die Gedichte Wolfgang Mayers zu vertiefen. Ah, das ging freilich nicht wie bei einem unterhaltenden Roman. Schon nach den ersten Versen sah er das ein. Sachsberger las mit großer Gewissenhaftigkeit, er las umso sorglicher und aufmerksamer, je schwerer es ihm wurde, zu einem klaren Urteil zu kommen. Ihm wurde ganz ängstlich. Das eine schien ihm festzustehen, es waren hübsche Verse. Aber wenn er sich fragte, was er weiter darüber sagen möchte, so blieb er ratlos. Er kam zu einem Gedicht, das eine Landschaft zu schildern versuchte. Das war ihm, als vermöchte er tiefer zu blicken. Das ging ihn näher an, als die früheren, in welchen schöne Mädchen besungen wurden. Da klang irgendwas in ihm mit. Er liebte die Natur. Er hatte sie, je älter er wurde, desto lieber gewonnen. Er hatte Beziehungen zu ihr gefunden, die ihn früher noch nicht an sie geknüpft hatten. Ach, freilich, Liebe, Jugend, das war vorbei. Drum konnten ihm auch die Verse so wenig sagen. Was gingen ihn die Fröhlichkeit und die Siege der Jungen an? Wie viele Jahre hatte er sich nicht mehr dafür interessiert, kaum mehr was davon vernommen? Er stand allein auf der Welt, war nie verheiratet gewesen, hatte nie Kinder gehabt. Aller Zusammenhang mit der Jugend war ihm verloren gegangen, während er langsam alterte. Sein ganzer Verkehr waren Freunde, die mit ihm alt wurden. Und wie er nun weiterblätterte und wieder Verse kamen, die von wunderschönen blauen Augen erzählten und zärtlichen Abendstunden, schlich sogar ein gewisses Gefühl der Bitterkeit über ihn. Er ließ das Buch sinken und starrte vor sich hin. Er stellte sich vor, was er mit Herrn Wolfgang Mayer bei seinem nächsten Besuche sprechen sollte. Er konnte ihm doch keineswegs sagen, dass er die Gedichte nicht, ja, was nur nicht verstanden habe? Nicht verstanden. Sachsberger erschrak beinahe. Er, der Dichter der Wanderungen, verstand die Gedichte des Herrn Mayer nicht. Er ging ein paar Mal im Zimmer hin und her. Dann zündete er die Lampe an. Und dann öffnete er zögernd und ein wenig vor sich hin lächelnd den Bücherschrank und bückte sich. In dem untersten Fach, unter alten Zeitschriften und Broschüren, musste ja wohl noch ein Exemplar liegen, oder zwei oder drei von den Wanderungen. Ja, da lagen sie, mehr als drei. Er hatte noch sechs Exemplare davon. Es war doch merkwürdig. Er hatte diese dünnen Bändchen gewiss viele Male in den abgelaufenen Jahren gesehen. Er hatte sie sicher auch in der Hand gehabt und hatte es gar nicht bemerkt. Er hatte sogar ein falsches Erinnerungsbild von ihnen. Er stellte sich die Wanderungen so vor, wie sie eben erschienen, im Auslagefenster einiger Buchhändler geprangt hatten. Ein dunkelgrünes, schlankes Bändchen, auf dessen Einbanddecke in hellen, großen, aber dünnen Buchstaben der Titel zu lesen stand. Aber das Bändchen, das er in der Hand hielt, war eigentlich blau und die Buchstaben waren klein. Und nun fiel ihm auch ein, er hatte die Bücher unzählige Male gesehen, ja, er erkannte sie wieder. Er hatte nur nicht mehr die Empfindung gehabt, das sind die Wanderungen, die ich selbst geschrieben. Er setzte sich zum Schreibtisch, stellte die Lampe zurecht und schlug das eine Exemplar auf. Wie lange er da nicht hineingeblickt hatte. Die Ränder waren vergilbt, der Druck schien ihm veraltet. Und nun begann er zu lesen. Die ersten Verse waren ihm fremd. aber wie er nur ein wenig weiter las, wurde sein Gedächtnis lebendig. Es war, als kämen bekannte Klänge näher und immer näher, und bald war ihm kein Wort mehr fremd. Er fing an, halblaut zu deklamieren und nickte mit dem Kopfe dazu, wie man es zu tun pflegt, wenn man gut Bekanntes wieder zu hören bekommt. Das waren die Wanderungen, für die ihm gestern das junge Wien den Dank gesandt. Hatte er ihn verdient? Er hätte es nicht zu sagen gewusst. Das ganze arme Leben, das er geführt, zog an ihm vorüber. Noch nie hatte er so tief empfunden, dass er ein alter Mann war, dass nicht nur die Hoffnungen, sondern auch schon die Enttäuschungen weit hinter ihm lagen. Ein dumpfes Weh stieg in ihm auf. Er legte das Buch weg, er konnte nicht weiterlesen. Er spürte, dass er schon lange an sich selbst vergessen hatte. An den nächsten zwei Nachmittagen stöberte Sachsberger in den unteren Fächern seines Bücherschranks herum. Da fand er alte Journale, in welchen seinerzeit Gedichte von ihm erschienen waren, vergilbte Manuskripte von seiner eigenen Hand, fand auch Zeitungen, in denen Verse von Jugendgenossen standen, an deren Namen er sich erst allmählich wieder erinnerte. Keiner von ihnen hatte es zu was Rechtem gebracht. Keiner war bekannt geworden. Und er selbst? Er war nur mehr der Beamte Sachsberger gewesen durch viele Jahre und hatte gar nicht mehr daran gedacht, was anderes zu sein. Er hatte zuweilen auch Rückschau gehalten in sein vergangenes Leben. Auch an seine Jugendverse hatte er zuweilen gedacht, wie an andere Jugendtorheiten. Aber dass er vielleicht doch ein Dichter sein könnte, hatte er längst vergessen. Beinahe 70 Jahre war er alt geworden. Das Leben war ihm zwischen den Händen zerronnen. Und keine Stunde, keine Minute war es in den drei letzten Jahrzehnten durch das stolze Bewusstsein verschönt worden, nicht zu den anderen zu gehören. Im Gegenteil, er hatte sich ganz zu jenen anderen gehörend gefühlt. Und alle rechneten ihn auch so ganz zu den ihren, und kein Mensch ahnte, wer er denn eigentlich war. Nur die Jugend in Wien ahnte es oder wusste es gar. Wo blieb sie nur, diese Jugend? Volle 3 Tage waren seit dem Besuche Wolfgang Mayers verstrichen. Wenn er überhaupt nicht mehr käme? Es war ein klarer, nicht sehr kalter Winterabend und Sachsberger ging auf die Straße hinab. Er hatte heute Nachmittag beim Sichten zu viel Staub geschluckt. Ja, verstaubt war das alles wohl, zumindest äußerlich genommen. Aber sonst, wenn er jetzt den Gesamteindruck in sich nachwirken ließ, war doch eigentlich alles eigentümlich frisch geblieben und viel Lebenslust war aus den alten Blättern zu ihm aufgeflogen. Bei manchem Liebesgedicht war ihm sogar wie im Nebel irgendein blasses, süßes Gesicht vorübergezogen, das er einmal gesehen, geliebt, geküsst hatte. Die blassen, süßen Gesichter, wo waren die jetzt? Wenn er die jungen Mädchen anschaute, die an ihm vorübergingen, war ihm doch eigentlich immer, als wären das noch dieselben, die ihm vor 30 und 40 und 50 Jahren da begegnet. Als wären es dieselben, die er damals geküsst und die er, ja, die er besungen. Er war auf den Ring gekommen, an die eine Stelle, wo die vielen Straßen sich kreuzen, wo in heiterem Lichtgrau die Votivkirche steht, wo der Lärm von den vielen Wägen durcheinander schwirrt und wo die großen Ströme der Menschen einander begegnen. Plötzlich stand er Herrn Wolfgang Mayer gegenüber, der den Hut sehr tief vor ihm abnahm. »Wie freue ich mich«, sagte Mayer, »dass mir der Zufall so günstig ist. Darf man fragen, wohin Sie der Weg führt?« »Ich habe gar kein Ziel«, antwortete Sachsberger, der sehr angenehm berührt war. »Bin nur eben von Hause weg, ein wenig zu bummeln.« »Ach ja«, meinte Mayer, »danach müssen Sie ein rechtes Bedürfnis haben, wenn man so den ganzen Tag Aktenstaub schlucken muss.« Sachsberger wollte schon erwidern, der Staub von heute sei eigentlich kein Aktenstaub gewesen, aber er hatte die Empfindung, dass er nicht selbst von diesen Dingen zu sprechen anfangen dürfe. »Würden Sie mir gestatten, verehrter Herr Sachsberger, wenn es Sie eben nicht stört, mich Ihrer Bummelei anzuschließen?« fragte Meier. »Bitte sehr. Es wird mir ein Vergnügen sein.« »Darf ich fragen, wie Sie die letzten Tage verbracht haben?« »Danke sehr. Mir ist es recht gut gegangen.« »Na und was haben denn Sie gemacht?« »Ja, richtig. Ich muss Ihnen ja noch für die Gedichte danken, die Sie mir überschickt haben, und für die liebenswürdigen Worte. Hat mich sehr gefreut. Sehr gefreut.« Sachsberger hielt inne und Meier sprach nichts, in der Erwartung, etwas über seine Gedichte zu hören. Aber auch Sachsberger sagte vorläufig nichts. Es tat ihm wohl, dass an seiner Seite ein junger Poet spazierte, der auf seine Anerkennung wartete. So gingen sie beide wohl eine halbe Minute schweigend einher, bis endlich Meier begann: »Und darf ich fragen, ob meine bescheidenen Verse so glücklich waren, ihren Beifall zu finden?« Und sein Blick hing andächtig an Sachsbergers Augen. Dieser blieb stehen und nickte mit dem Kopfe. »Freilich haben Sie meinen Beifall gefunden. Sehr schön sind Sie. Ja, Sie haben mir sehr gut gefallen.« »Wenn ich hoffen dürfte«, sagte Meier, »dass Ihr Urteil nicht nur von Ihrer Güte...« »Oh nein«, unterbrach Sachsberger und wurde immer sicherer in seiner Rede, »ich bin gar nicht gütig. Wenn Sie mir nicht gefallen möchten, möchte ich's Ihnen ganz rund heraus sagen.« Er fühlte deutlich, wie er dem jungen Mann gegenüber eine immer größere Überlegenheit gewann. Meier erzählte nun, dass er ein Epos zu schreiben begonnen habe und begann, auf Einzelheiten einzugehen. Über Sachsberger kam ein gewisses Unbehagen. Er langweilte sich. Er hörte dem jungen Mann kaum recht zu. Aber als dieser eine Pause machte, erklärte er, »Der Stoff ist hochinteressant. Ja, das müssen Sie ausführen.« Meier dankte für die Ermutigung und setzte gleich hinzu, »Wenn Sie doch ahnten, wie viel an den letzten Abenden an unserem Tische von Ihnen gesprochen worden ist.« Plötzlich war die Unbehaglichkeit Sachsbergers vorüber. Nun entschloss sich der junge Mensch, doch endlich wieder von ihm zu reden. Das war es, was ihm gefehlt hatte. Und gemütlich lächelnd fragte er, »Na, was haben Sie denn von mir gesprochen? Haben Sie meine Grüße ausgerichtet?« »Freilich habe ich das getan. Ich habe mir auch erlaubt, von der Existenz Ihres Dramas Mitteilung zu machen.« »Na, das hätten's nicht tun brauchen«, sagte Sachsberger lächelnd. »Sie meinen, weil es verloren gegangen ist? Ich bin überzeugt, wenn Sie nur ein bisschen nachdenken, Sie kommen sicher darauf, wo es zu finden ist. Na, wenn's Ihnen eine Freude macht, es hat sich schon gefunden.« »Ah, ja, im Schreibtisch habe ich's liegen gehabt.« »Und haben nichts davon gewusst?« »Natürlich habe ich nichts davon gewusst. Ich bin ja schon lang kein Dichter mehr.« Und wie er das sagte, war es ihm, als machte er einen Scherz. Sie waren zum Burgtor gekommen. Plötzlich blieb Meier stehen und sagte, »Darf ich Sie jetzt an Ihre liebenswürdige Zusage erinnern, einmal ein Stündchen in unserem Kreis zu verbringen? Sagen Sie ja. So biegen wir hier ein und gehen direkt ins Kaffeehaus, wo um diese Stunde gewiss einige meiner Freunde zu treffen sind. Oh, sagen Sie ja. Wie werden wir uns geehrt fühlen?« Sachsberger glaubte, einige Einwendungen machen zu müssen. »Jetzt«, sagte er, »aber es geht ja schon auf 8.« Er schaute auf die Uhr. »Freilich, 8 Uhr ist's schon. Da gehen doch die anständigen Leute«, setzte er lächelnd hinzu, »schon ins Gasthaus.« »Oh, Herr Sachsberger«, sagte Meier dagegen, »schlagen Sie mir meine Bitte nicht ab. Ich finde es so schön, dass sich das heute so zwanglos fügt.« Und schon schlugen sie den Weg über den Burgplatz gegen die innere Stadt zu ein. Meier bereitete in lebhaften Worten auf die frohe Überraschung vor, mit welcher man ihn mit dem Dichter der Wanderungen werde eintreten sehen. Sachsberger war freudig erregt. Dass er jemals in irgendeine Gesellschaft gekommen wäre, wo sein Erscheinen eine besondere Ehre bedeutete, war ihm eigentlich noch nie begegnet. Wenn er in sein Büro trat, da hoben sich natürlich die paar Leute, deren Vorgesetzter er war. Aber das war doch nur die gebotene Höflichkeit dem Chef gegenüber. An seinem Stammtisch galt er nicht mehr als irgendein anderer. Das allabendliche Zusammensitzen und Trinken machte nach und nach sogar gewisse Unterschiede der Bildung vergessen, die ja gewiss zwischen ihm und den meisten anderen bestanden. Sie standen vor der Tür des alten Wiener Kaffeehauses. Sachsberger kannte es. Er erinnerte sich, dass er es in früheren Jahren ab und zu besucht hatte. Meier öffnete die Tür und ließ den alten Herrn zuerst eintreten. Der niedrige, gewölbte Saal war noch ziemlich voll und die Luft war fast beklemmend vor Dunst und Rauch. In einem großen Saal, der sich an den ersten anschloss, wurde an einigen Brettern Billard gespielt. Am Eingang blieb Sachsberger einen Augenblick stehen, um seinen jungen Begleiter wieder vorauszulassen. »Hier sind Sie«, sagte dieser und wies mit den Augen an einen Tisch, der nicht weit vom Eingang in einer Fensternische stand und an welchem drei junge Männer saßen. »Guten Abend«, sagte Meier, und indem er sich zu Sachsberger wandte, stellte er vor: »Herr Winder, Herr Christian, Herr Studiosus Philosophiae, Blink, Herr«, er machte eine kleine Pause, »Sachsberger.« In diesem Augenblicke zeigte sich auf den Gesichtern der jungen Leute, welche anfangs nur etwas Neugier verraten hatten, eine angenehme Befriedigung. Sie erhoben sich, und der eine, ein kleiner, blasser Blondin, der als Winder vorgestellt worden war, rückte Herrn Sachsberger seinen Stuhl hin und holte sich einen vom Nebentisch. Wie er sich gesetzt hatte, sah er dem alten Herrn mit naiver Bewunderung ins Gesicht, während die beiden anderen freundlich und ein wenig verlegen die Physiognomie des neuen Gastes zu studieren schienen. Meier fuhr fort: »Ja, da bringe ich euch den Dichter der Wanderungen. Und hier, verehrter Meister, hier haben Sie den Stolz und die Hoffnung des jungen Wiens.« »Es freut mich sehr, meine Herren«, sagte Sachsberger, »Sie kennenzulernen. Da kann ich Ihnen persönlich für die Grüße danken, die Sie mir da durch Ihren Abgesandten haben schicken lassen.« Und er blickte auf Meier wie auf einen langjährigen intimen Bekannten. »Es ist uns eine große Ehre, Sie in unserer Mitte willkommen zu heißen«, sagte Blink. »Indem ich Ihnen die Namen dieser Herren genannt habe, Herr Sachsberger«, sagte Meier, »habe ich eigentlich wenig gesagt. Dieser Mensch da«, und er deutete auf Christian, »der sehr jung war und in seinem Äußeren den verblassten Romantypus des Künstlers durch lange Haare, fliegende Krawatte und etwas unstete Augen am schärfsten zum Ausdruck brachte, der schreibt Dramen, hauptsächlich historische, in 5 Akten.« Christian unterbrach ihn. »Es sind nicht immer 5 Akte. Sie sind auch nicht immer historisch. Ich schreibe, wozu es mich drängt. Es drängt mich eben meistens zu historischen Dramen. Ich schreibe, was ich muss. Ich muss meistens historische Dramen schreiben.« »Lieber Freund«, sagte Meier, »das habe ich ja eben gesagt. Diesen hingegen«, und er wies auf Blink, der ziemlich hässlich war, einen dünnen schwarzen Vollbart und kurzgeschorenes Haar trug, »der ist eigentlich mehr Kritiker als Dichter.« »Ich bin nur Kritiker«, warf Blink ein, der noch immer die Zeitung in der Hand hielt und überhaupt den Eindruck machte, als würde er, sobald ihm irgendetwas in der Unterhaltung nicht passte, sich sofort wieder in seine Lektüre vertiefen. »Ah, Sie sind ein Rezensent«, warf Sachsberger ein und betrachtete ihn mit Wohlwollen. »Ja«, erwiderte Blink heftig, »aber ich bitte mich nicht, mit den anderen Rezensenten zu verwechseln.« Sachsberger, dem das aus mannigfachen Gründen nicht eingefallen war, wunderte sich über diese Äußerung. »Und dieser Herr«, sagte Meier, indem er mit einem pfiffigen Gesicht auf den kleinen Winder wies, »dieser Herr ist ein Kind«, und schreibt alles. Ah, sagte Sachsberger lächelnd und wandte sich an den jungen Menschen, der mit übereinandergeschlagenen Beinen und über den Knien gekreuzten Händen in beträchtlicher Verlegenheit dasaß. »Alles schreiben Sie?« »Ja«, erwiderte Winder und schaute mit verwirrtem Auge im ganzen Kaffeehaus herum. In diesem Augenblicke erschien ein sehr kleiner, nachlässig gekleideter Mann in der Tür, der, wie er einen fremden Herrn bei dem Tische sitzen sah, zögerte, näher zu treten. Aber Meier bemerkte ihn sofort und winkte ihn herbei. »Komm nur«, sagte er. Der Kleine trat mit kaum verhehltem Misstrauen näher. »Albert Stauffner?« »Herr Sachsberger«, sagte Meier. Stauffner verbeugte sich kurz und sagte, als wenn er es nicht recht verstanden hätte, »Sachsberger?« »Der Dichter der Wanderungen«, erläuterte Meier etwas ärgerlich. »Aha«, sagte der kleine Mann und nickte einige Male mit dem Kopf. Dann setzte er sich im Winterrock und den Hut auf dem Kopfe an den Nebentisch, wandte sich aber zu den anderen und sagte, »Also wisst ihr was?« »Nun«, fragten die anderen, »ich bin den ganzen Nachmittag in der Stadt herumgerannt. Ich habe über uns nachgedacht. Also es muss etwas geschehen.« Er sprudelte diese Sätze rasch hervor. »Ja, was muss geschehen?« fragte Blink, der nun die Zeitung auf seinen Schoß gelegt hatte. »Man muss etwas von uns erfahren. Man muss was von uns wissen. Kein Mensch weiß was von uns. Keine Seele kümmert sich um uns. Die Zeitungen nehmen keine Notiz von uns. Wer kennt den Christian? Niemand. Wer kennt den Meier? Niemand. Wer kennt den Blink? Niemand. Wer kennt mich? Niemand.« Eigentlich hatte der kleine Winder jetzt erwartet, dass er genannt werden musste, und war sehr unruhig geworden. Er hatte sich fast gefürchtet. Nun, da er aber ganz vergessen worden, war er doch verstimmt. »Wie kann man dich denn kennen?« sagte Meier. »Du hast ja noch nie was veröffentlicht.« »Was nützt das Veröffentlichen? Jetzt sind deine Gedichte heraus, wer schert sich darum?« »Von mir soll nächstens die Zenobia erscheinen«, sagte Christian. »Wird sie wer lesen? Nein«, schrie Stauffner. »Aber ich bin nicht umsonst den ganzen Tag heute herumgelaufen. Also, ich habe alles ausgearbeitet, das ganze Programm. Denn wer kümmert sich um einen? Wer weiß von unserem Verein Begeisterung? Also, wir müssen was veranstalten. Vortragsabende müssen wir veranstalten.« »Und wer soll hineingehen?« sagte Blink. »Kanaille«, schrie Stauffner, indem er aufsprang. Blink lachte nur kurz. Er schien derartige Ausdrücke gewohnt. Sachsberger war erstaunt. »Das sind blöde Einwendungen«, fuhr Stauffner fort, indem er sich wieder niedersetzte. »Wenn man gleich wieder so anfängt, mitten unter uns, schau doch einmal die dort an.« Und er wies auf einen Tisch in der anderen Ecke des Saales, wo aber zu Sachsbergers Verwunderung niemand saß. »Die verstehen's, die machen Reklame. Von dem dort«, und er wies auf einen der leeren Sessel, »von dem wird nächstens ein Stück aufgeführt. Und was sind sie? Nichts. Alle zusammen sind sie nichts. Das sind keine Menschen, die Ideale haben. Streber sind sie. Mit der Mode gehen sie. Um uns kümmert sich keiner, weil wir abseits von der Heerstraße gehen und weil wir Ideale haben, was heute nicht mehr gewürdigt wird. Also, darum habe ich ein Programm gemacht. Ich sage das alles vor Ihnen, Herr Sachsberger, weil ich weiß, dass Sie einer von den Unsern sind. Sie haben die Wanderungen geschrieben, und wer die Wanderungen geschrieben hat, gehört zu den Unsern.« Sachsberger war durch die unerwartete Wendung höchlichst verwundert. Er hatte bisher den Eindruck gehabt, dass der junge Mann von ihm überhaupt nichts wusste. Er nickte und sagte, »Oh, stören Sie sich nicht, reden Sie ungeniert.« »Ja«, rief Stauffner aus, »ich sehe, dass Sie sich für meine Worte interessieren. Und ich sage es immer, wenn man irgendein Interesse für eine Idee finden will, muss man zu den Alten gehen. Die Jungen sehen ja doch in jedem Aufstrebenden nur einen neuen Konkurrenten. Ich werde mein Programm vorlegen und reflektiere auf Ihren Rat, Herr Sachsberger.« »Ja, sehen Sie«, erwiderte der alte Herr, »ich glaube nicht, dass Sie sich da an den Rechten wenden. Ich kenne so wenig von den Sachen. Ja, wirklich, ich bin ein ganz ungebildeter Mensch.« Er lächelte zu seinen Worten. »Ich werde mir erlauben, Ihnen die Zenobia zu schicken«, sagte Christian. »Was geht uns deine Zenobia an?« rief Stauffner aus. »Dir habe ich sie auch nicht versprochen«, entgegnete Christian heftig. Meier begütigte. »Aber Kinder!« »Wir kommen später schon zu deinen Dramen«, sagte Stauffner etwas milder, »aber viel später. Also daran habe ich ja auch schon gedacht. Aber auf unserem Vortragsabend können wir doch keine Dramen brauchen. Es handelt sich da um Lyrisches und Novellistisches. Also...« Und nun begann er, eine Reihe von Namen herzuzählen und das Programm zu entwerfen. Sachsberger hörte mit Interesse zu. Es war um ihn eine Atmosphäre von Hoffnung, Jugend, Selbstbewusstsein, in der er tief aufatmete. Und allmählich, während die Unterhaltung bewegter wurde, begannen ihm manche Worte bekannt zu klingen, die er vor vielen Jahren gehört, vielleicht selbst gesprochen, an die er sich wohl auch im Laufe der Zeit ein oder das andere Mal wie an etwas Dunkles oder Verträumtes erinnert hatte, und die nun zwischen diesen jungen Leuten hin und her gingen, als wären sie selbst wieder jung und lebendig geworden. Und es war ihm, als gehörte er zu diesen Menschen. Als gelte manches, was sie sagten, auch von ihm, und als ständen auch ihm noch Kämpfe bevor, wie ihnen. Und als man sich nach längerem Hin- und Widerreden erhob, ihm zum Abschied die Hand drückte und ihn bat, doch möglichst bald wieder die Runde mit seiner Gegenwart zu beehren, erklärte er, dass er sich ganz zu Hause gefühlt habe und gewiss nicht versäumen werde, bald wieder zu kommen. Draußen vor der Tür grüßten alle den alten Herrn, und Meier erbot sich, ihn noch ein Stück Wegs zu begleiten. Eine Weile schwiegen beide. Dann begann Meier: »Darf ich fragen, Herr Sachsberger, wie Sie sich bei uns behagt haben?« »Aber sehr gut hat's mir gefallen«, erwiderte Sachsberger. »Nun«, erwiderte Meier, »es war heute eigentlich nicht das Rechte. Auch haben einige gefehlt, die Ihnen sicher sehr sympathisch sein werden, so zum Beispiel der Friedinger.« »Ah, von dem wollen Sie ja was vortragen lassen an Ihrem Abend?« »Ja.« »Und dann der Schauspieler Bolling, der an unserem Abend mitwirken soll.« »An was für einem Theater ist er denn?« »Jetzt ist er nirgends. Im vorigen Winter war er in Abbazia.« »Und dann die Gasteiner.« »Wie, es kommen auch Damen in Ihre Gesellschaft?« »Freilich. Das ist eine sehr merkwürdige Person, die wird Sie interessieren. Sie hat ein herrliches Organ.« »Wo ist denn die?« »Die war an verschiedenen Bühnen, sie ist aber zu exzentrisch, sie fügt sich nicht in das geregelte Theaterleben.« Meier erzählte noch von einigen Mitgliedern des Kreises. Dann sagte er ziemlich unvermittelt: »Und werden Sie gegebenenfalls auch gestatten, dass an unserem Vortragsabende etwas von Ihnen gelesen wird?« »Was brauchen's denn mich?« erwiderte Sachsberger. »Sie haben ja eine so reiche Auswahl.« Aber Meier drängte, und endlich versprach Sachsberger, unter seinen Arbeiten selbst etwas Geeignetes hervorzusuchen. Dort, wo sich die beiden vor 2 Stunden begegnet hatten, nahmen sie wieder voneinander Abschied. Sachsberger nahm den Weg gegen die Währinger Straße in sein Gasthaus. Als er dort eintrat, wurde er nicht anders begrüßt als gewöhnlich. Einige nahmen von seinem Kommen gar keine Notiz. Andere riefen ihm ein gemütliches »Servus« zu. So selbstverständlich er das ja selber finden musste, heute empfand er es als ungehörig. Und wer sich an seinen Platz gesetzt hatte und nur die Alltagsgespräche, die durch seinen Eintritt keinen Augenblick unterbrochen worden waren, ihn umschwirrten, da dachte er: »Ihr hättet wohl auch aufstehen können, wie ich da hereingekommen bin.« Aber eine Viertelstunde darauf war er schon in das allgemeine Gespräch verwickelt und hatte, wie alle die anderen, seine Meinung über die Valuta-Frage, über den gestern verhafteten Hochstapler und über die Wirren in Serbien. 3 Abende später kam ein so lebhaftes Verlangen über Sachsberger, wieder seine jungen Freunde zu sehen, dass er seinen täglichen Spaziergang im Freien abkürzte und bereits um 7 Uhr abends vor der Tür des Kaffeehauses stand. Als er eintrat, sah er an einem größeren Tische seine Bekannten neben einigen Fremden sitzen. Meier kam ihm zwei Schritte entgegen, schüttelte ihm die Hand und die anderen Herren erhoben sich von ihren Plätzen. Diejenigen, welche er nicht kannte, wurden ihm vorgestellt. Der eine war Friedinger, ein ziemlich großer und behäbiger junger Mensch mit einem kleinen Schnurrbärtchen. Der andere war der Schauspieler Bolling mit einem hämischen Zug um den Mund. Der dritte ein bereits etwas reiferer Herr mit schwarzem Vollbart und einer Glatze, der einen schwarzen, verschlissenen Salonrock trug. Als dieser Herr, der den Namen Linzmann führte, dem Herrn Sachsberger vorgestellt wurde, reichte er ihm die Hand, drückte sie ihm ein paar Mal und nickte einige Male so ernst mit dem Kopf, als wollte er ihn seiner innigen Teilnahme versichern. Das Gespräch drehte sich um den Vortragsabend. Stauffner, der wie neulich im Winterrock und mit dem Hut auf dem Kopf dasaß, hatte einen Zettel vor sich liegen und machte eifrig Notizen. Das Programm war beinahe festgestellt. Außer Blink, der nur Kritiker war, und dem kleinen Winder, der alles schrieb, der immer andächtig dasaß und um den sich keiner kümmerte, waren alle Anwesenden im Programm vertreten. Der kahle Herr mit dem schwarzen Vollbart war dazu ausersehen, den Abend mit einem Vortrag zu eröffnen, der den Titel führen sollte »Was wir wollen«. Alles dieses erfuhr Sachsberger in der ersten Viertelstunde seiner Anwesenheit. Bei der Abfassung des Vortrages sollte dem kahlen Herrn der Kritiker Blink zur Seite stehen. »Meine Herren«, sagte Blink, »wenn's dem Linzmann recht ist, mache ich den Vortrag allein und der Linzmann liest ihn, weil er ein so sonores Organ hat.« Zu Sachsbergers Verwunderung nickte Linzmann zustimmend, ohne sich im geringsten verletzt zu fühlen. Es kamen nun noch verschiedene Nummern des Programms zur Sprache. Unter anderem wurde bestimmt, dass Bolling auch etwas von einem bereits berühmten Autor vortragen müsste, um die falsche Meinung zu zerstreuen, als wäre der ganze Abend nur geplant, einer kleinen Klick zur Reklame zu dienen. »Meine Herren«, sagte Stauffner, »davon sind wir weit entfernt. Das muss auch der Linzmann in seiner Rede betonen. Blink!« »Ich weiß schon selber, was der Linzmann reden muss«, wandte Blink ein. Linzmann strich sich den Bart und nickte. »Oh«, rief Stauffner, »so geht das nicht. Jeder von uns hat das Recht, Anträge in Hinsicht auf die Linzmannsche Rede zu stellen. Wir alle sind dafür verantwortlich. Unser Programm soll da ausgesprochen werden, nicht die Privatansichten vom Linzmann.« Blink lachte. »Ich kenne auch die Privatansichten von Linzmann gar nicht.« »Herr Sachsberger«, sagte Stauffner plötzlich, »und was ist's denn mit Ihnen?« »Wieso?« fragte der Angeredete etwas verlegen. »Sie müssen etwas vorlesen. Sie sind einer von den Unsern. Erweisen Sie uns auch die Ehre, sich als einer der Unsern zu bekennen.« »Ja, ja, ja«, riefen die anderen. Sachsberger lächelte angenehm berührt und erwiderte, »sehr schmeichelhaft, aber ich kann nicht vorlesen. Wirklich nicht. Ich habe da drin gar keine Übung. Und schließlich, wie komme ich dazu? Sie sind lauter junge Leute.« »Sie sind auch jung«, sagte Meier sehr ruhig, als wäre das etwas vollkommen Selbstverständliches. »Sie sind jünger als wir«, rief Stauffner aus. »Nicht auf die Jahre kommt es an, sondern aufs Herz. Wenn man die Wanderungen geschrieben hat, ist man ein Jüngling.« »Damals war ich's auch«, entgegnete Sachsberger. »Das sind aber schon einige Jahre her.« »Das ist gleichgültig«, sagte Stauffner. »Für die heutige Generation sind die Wanderungen das Werk eines Jünglings, denn man kennt sie nicht.« »Und wenn Herr Sachsberger«, sagte Meier, »nicht selbst etwas aus seinem Werke zum Vortrag bringen will, so kann ja Herr Bolling etwas von ihm lesen.« »Ich bin gerne bereit«, entgegnete Bolling, der in jedem Worte den guten Sprecher zu erkennen gab. »Mir scheint gar«, warf Friedinger ein, »die Kerls drüben lachen über uns.« Auch die anderen wandten sich nach dem Tisch, den Friedinger fixierte, und Sachsberger konnte eine Gesellschaft von 5 oder 6 jungen Leuten bemerken, die sich sehr gut zu unterhalten schienen. »Aber die denken ja gar nicht dran«, rief Stauffner, »die lachen da drüben über irgendeinen Journalistenspaß.« »Wer sind denn die Leute?«, wandte sich Sachsberger an Meier. Der Tragödiendichter Christian antwortete für ihn: Das sind die Talentlosen. Weiß man das ganz bestimmt? Fragte Sachsberger ernsthaft. Oder nennt sich am Ende die Gesellschaft so? Wir nennen sie so, höhnte Friedinger. Und von dem dort wird nächstens, er wies auf einen von den Leuten, die drüben saßen, wird nächstens ein Stück aufgeführt. Warum nennen Sie sie denn talentlos? Fragte Sachsberger mit Beharrlichkeit. Talentlos, warf Meyer in seiner ruhigen Weise ein, nennen wir im Allgemeinen diejenigen, welche an einem anderen Tische sitzen als wir. Unsinn, schrie Stauffner, die können wirklich nichts. Die muss man einmal annageln. Ich schreibe jetzt einen Artikel über sie, sagte Blink mit einer Miene, die ausdrückte, dass jene Herren damit ein für allemal abgetan wären. »Kümmert euch nicht um die dort«, sagte Stauffner. »Es ist die Rede von Herrn Sachsbergers Mitwirkung an unserem Abend. Und da fällt mir wieder was Neues ein.« »Unheimlich«, sagte Friedinger, ohne beachtet zu werden. »Herr Sachsberger«, wandte sich Stauffner zu dem alten Herrn, »schreiben Sie uns etwas für unseren Abend.« »Wie?« »Ja, schreiben Sie uns was Neues. Unsere Zuhörer sollen etwas ganz Neues von Ihnen, etwas völlig Unbekanntes genießen dürfen.« »Ja«, erwiderte Sachsberger, »glauben Sie nicht, dass die Wanderungen unbekannt genug sind?« »Sie sind gedruckt«, wandte Stauffner ein, »jeder kann sie kaufen. Und wie viel größer wäre das Interesse, wenn man an unserem Abend etwas ganz Neues von Sachsberger zu hören bekäme.« Alle schlossen sich der Meinung Stauffners an, und man drängte Sachsberger, er möge ja sagen. »Meine Herren«, erwiderte dieser, »Sie müssen nämlich wissen, ich hab mir ja das Dichten schon ganz abgewöhnt. Es hat sich ja nie wer um mich gekümmert. So mit 20 und 30 Jahren spürt man das nicht. Aber nach und nach...« »Nicht wahr, Herr Meyer? Wir haben ja neulich darüber gesprochen.« Dieser nickte, und Winder betrachtete den jungen Mann, der eine so intime Unterredung mit dem alten Poeten gehabt hatte, in stiller Bewunderung. Nun begann man über den Unverstand und die Ungerechtigkeit der Menge zu reden. Darüber hatte schon jeder seine Erfahrungen. Sachsberger fühlte, wie schlimm die Menschen ihm mitgespielt hatten. Er klagte mit den anderen. Es war spät geworden, die Gesellschaft trennte sich. »Sie sollten Ihre Memoiren schreiben«, sagte Stauffner beim Abschied zu dem alten Herrn. Wie sich fast alle vor der Kaffeehaustür zerstreut hatten, stand plötzlich Sachsberger mit Linsmann zusammen, der während des ganzen Abends kaum ein Wort gesprochen hatte. Und wieder gewahrte Sachsberger in Linsmanns Gesicht jenen Ausdruck des Beileids, mit welchen er ihn schon beim Eintritt begrüßt hatte. »Ja«, sagte er und schüttelte den Kopf, »Sie sind auch von den Leuten zugrunde gerichtet worden.« Sachsberger wehrte ab, »zugrunde gerichtet, oh, freilich«, setzte Linsmann fort, »Ihnen ist's gegangen wie mir, wissen Sie, zerknetscht haben's mich, einfach zerknetscht.« »So?« »Na, und wenn einer einmal zerknetscht ist, was soll er machen? Glauben Sie, ich bringe noch was zusammen?« »Oh, keine Spur.« Er sah ein paar Sekunden schweigend vor sich hin. Dann drückte er dem alten Herrn die Hand, wieder mit jenem Ausdruck der Teilnahme, und seine Virginia rauchend entfernte er sich langsam. Sachsberger wurde ein fleißiger Besucher des Kaffeehauses. Jeden Abend zwischen 6 und 7 Uhr fand er sich dort ein, setzte sich an den Tisch zu seinen jungen Freunden, und wenn er sich auch selbst nicht sehr lebhaft an dem Gespräche beteiligte, so hörte er doch mit Aufmerksamkeit, ja mit Behagen zu. Er fühlte sich geradezu jünger werden. Eine neue Epoche seines Lebens schien begonnen zu haben, und zuweilen dachte er mit einem gewissen Befremden an die leeren letzten Jahre zurück, die ihm mit einem Mal ganz fern zu liegen schienen. Er fühlte sich nach wenigen Tagen schon unter den jungen Leuten so zu Hause, als wenn er monatelang mit ihnen verkehrt hätte. Ja, sie hatten recht. Er gehörte zu ihnen. Er verstand alles, was sie sagten, und auch er stand eigentlich der Welt gegenüber noch auf demselben Platze wie sie. Er hatte geschaffen und suchte die Anerkennung, die ihm bisher versagt geblieben. Nun hatte er sie ja wenigstens zum Teil gefunden und zu einer Zeit, da er fast vergessen hatte, dass er ihrer würdig wäre. Nun aber konnte er doch nicht mehr daran zweifeln. Und wenn er, wie es jetzt manchmal geschah, in seinen Dichtungen blätterte, da verweilte er selbst bei einem oder dem anderen Gedichte mit einer gewissen Rührung und begann sich zu wundern, dass die Welt an diesen Versen so achtlos vorübergegangen war. Und auch seine jungen Freunde sprachen oft von dem Undank der Menge. Auch sie hatten sich, wie sie behaupteten, in den Wanderungen ihre Lieblingsgedichte ausgewählt. Und in einem Gedicht, das Meyer vor einigen Tagen geschrieben, konnte man nach Anschauung der übrigen ganz deutlich Sachsbergers Einfluss wahrnehmen. Auf dringendes Bitten hatte Sachsberger auch die Zeitschriften mitgebracht, in welchen seine in den Wanderungen nicht aufgenommenen Gedichte standen, und nun gingen im Kaffeehaus die alten vergilbten Blätter von Hand zu Hand, und man kam von einem Staunen ins andere, da man diese Verse las, die einfach verschollen wären, wenn der Verein Begeisterung nicht existiert hätte. Der kleine Winder bat Sachsberger, es war die erste Anrede, welche er an ihn wagte, ihm eine der alten Nummern zu überlassen. Einige von den jungen Leuten hatten ihm Manuskripte übergeben. Er erhielt eigentlich nicht viel, fast alle waren eben mit einer größeren Arbeit beschäftigt, die erst im Laufe der nächsten Monate vollendet werden sollte. Immerhin bekam er von Stauffner einige Gedichte, die ihn an die Meyers erinnerten, und Friedinger übergab ihm einige Erzählungen, die, aus Sachsberger nicht ganz verständlichen Gründen, als humoristische bezeichnet waren. Christian schickte ihm eine fünfaktige Tragödie ins Haus. Sachsberger konnte sich aber nicht zur Lektüre des klein und eng geschriebenen Manuskriptes entschließen. Bald konnte man daran denken, den Termin für den Vortragsabend festzusetzen und sich um ein geeignetes Lokal für die Veranstaltung umzuschauen. An dem Abend, an welchem eben diese Fragen das erste Mal eingehend besprochen wurden, trat, wie die Gesellschaft schon einige Zeit versammelt war, eine Dame ins Kaffeehaus. Sie schritt unbefangen mit einem heiteren Lächeln an den Tisch, an welchem die Freunde saßen. »Das ist die Kasteiner«, flüsterte Meyer dem Sachsberger zu. »Servus, Kinder«, grüßte die Eintretende. »Wie geht's euch denn?« »Servus, Bolling«, setzte sie hinzu, indem sie dem Schauspieler, der unter den übrigen saß, die Hand reichte. »Servus, Kasteiner«, erwiderte dieser. »Erlauben Sie«, sagte Meyer und stellte vor, »Herr Sachsberger, der Dichter der Wanderungen, Fräulein Gasteiner, unsere Tragödin.« Sachsberger stand auf und verbeugte sich vor Fräulein Gasteiner. Sie war groß, nicht mehr jung, hatte ein fahles Gesicht und war um die Augen dunkel geschminkt. Die Züge des Gesichtes waren nicht unschön, und aus einer entsprechenden Entfernung zeigten sie selbst einen gewissen Adel, der aber in der Nähe verschwand. Da sah man auch einen etwas rohen Zug um den Mund und die eigentümlich verwüsteten Linien des Gesichtes. Ja, Sachsberger hatte fast den Eindruck, als wäre die, welche bei der Tür so stattlich erschienen war, jetzt, da sie sich zu ihnen setzte, plötzlich eine ganz andere geworden. Sie sah den alten Herrn mit großen Augen an, sie verweilte mit ihrem Blick so lange auf ihm, dass es ihm fast peinlich war, dann lächelte sie ihn an und sagte: »Also auch Künstler?« »Der Dichter der Wanderungen«, wiederholte Meyer so heftig, dass das Fräulein sich zu ihm wandte und ihn fragend betrachtete. Die Antwort, die sie in den Augen Meyers las, war so verständlich, dass sich das Fräulein plötzlich an den Kopf griff, dann die Hände zusammenschlug und ausrief, indem sie Sachsberger neuerdings mit noch größeren Augen als früher anstarrte: »Der Wanderungen! Sie also haben die Wanderungen geschrieben?« Und dann sich zu den übrigen wendend: »Ja, so und nicht anders«, musste er ausschauen. »Herr Sachsberger«, sagte Christian, indem er der Schauspielerin die auffallend lange Boa abnahm und an einen Wandhaken hängte, »Herr Sachsberger wird sich an unserem Abend beteiligen.« Ja, das ist herrlich, rief Fräulein Gasteiner aus, und sie reichte Sachsberger nochmals die Hand. Plötzlich fiel sie aus dem pathetischen Ton wieder in den Burschikosen von früher und sagte: »Als dann, Kinder, was gibt's denn sonst Neues? Jesus, da ist ja auch der kleine Winder.« Sie hatte ihn längst gesehen. »Wie geht's dir denn, kleiner Winder?« Ohne eine Antwort abzuwarten, wandte sie sich zum Kellner. »Bringen Sie mir, was Sie wollen. Eine Melange? Um Gottes Willen, keine Melange. Einen Absinth.« Und sich zu den übrigen wendend: »Für Absinth könnte ich ein Verbrechen begehen. Morden könnte ich für Absinth. Als dann, Kinder, wer fährt denn Sonntag mit?« »Wohin denn? Wohin denn?« fragten einige. »Ich gastier in Wiener Neustadt als Waise.« »Du musst eine famose Jane Eyre sein«, sagte Bolling. »Schad, dass der Rochester nicht in mein Fach schlägt. In der Waise möcht ich einmal mit dir spielen.« »Alle fahren wir hinaus«, sagte Stauffner, »wenn man nur einige von diesen lumpigen Wiener Theaterdirektoren hinausbringen könnte.« »Ich fahre jedenfalls hinaus«, sagte Blink. »Ich werde schauen, dass ich in die eine oder in die andere Zeitung was hineinbringe.« Fräulein Gasteiner drückte dem Kritiker die Hand und warf ihm einen glühenden Blick zu. »Ich werde dem Direktor heute noch schreiben, dass er Sitze reserviert. Einen, zwei, drei.« »Für mich nicht«, sagte der kleine Winder ängstlich. »Ich glaube nicht.« »Na ja, wir wissen schon«, meinte Friedinger, »die Mama erlaubt's nicht.« »Oh, die Mama wird's schon erlauben«, sagte Fräulein Gasteiner und sah den kleinen Winder zärtlich an. Bolling äußerte die Meinung, dass überhaupt keine der modernen Schauspielerinnen der Gasteiner die Waise nachspielen könnte. Es kam nun die Rede auf einige dieser Schauspielerinnen, und Sachsberger musste mit den anderen über die unglaubliche Blindheit staunen, mit welcher die Theaterdirektoren gerade immer die talentlosesten Künstlerinnen engagierten und sich die Besten nicht nur von Berlin, Leipzig, Hamburg, sondern auch von der Klagenfurter und Linzer Direktion wegschnappen lassen. Fräulein Gasteiner selbst redete wenig drein. Sie begnügte sich ab und zu wehmütig, beistimmend mit dem Kopfe zu nicken oder ein mildes »Gewiss, so ist es« drein zu hauchen. Und gerade als die Erbitterung aufs Höchste gestiegen war, sagte sie wie eine Königin, die verurteilt und begnadigt: »Kinder, lassen wir jetzt die armen Haarscherln«, sie meinte die Tragödinnen der Wiener Theater, »und reden wir von eurem Abend.« Durch dieses »Kinder«, das Fräulein Gasteiner so oft gebrauchte, kam sich Sachsberger wie ausgeschlossen vor. »Großartig sind die Sachen, die ihr mir geschickt habt, großartig!« Stauffner übergab ihr den Zettel, welcher in der letzten Zeit immer vor ihm lag, und sie überflog ihn rasch. »Sie haben, wie Sie sehen, die dritte und die sechste Nummer.« Sie las halblaut: »Eins, zwei, drei. Ja, das bin ich, stimmt. Vier, Sachsberger. Also, Sie lesen selber, Herr Sachsberger?« »Ja«, sagte Meier, »darüber müssen wir nun endlich schlüssig werden. Darf ich fragen, Herr Sachsberger, wie es mit Ihrer neuen Dichtung steht?« Sachsberger war zugleich erfreut und ein wenig erschrocken. Man redete von seiner neuen Dichtung wie von etwas Selbstverständlichem. Er wagte es kaum zu sagen, dass er noch gar nicht begonnen hatte. »Sie müssen mir noch ein bisserl Zeit lassen«, sagte er endlich. »Und darf ich Sie lesen?« rief Fräulein Gasteiner plötzlich aus. Sie hatte die Augen auf ihn gerichtet, als handelte es sich um eine Sache von ungeheurem Ernste. Sachsberger fühlte, hier musste er rasch und entschieden antworten. Dieser Blick drängte und befahl. »Ich bin noch gar nicht fertig«, antwortete er. »Ich weiß nicht, ob ich überhaupt...« »Wenn ich von Ihnen, verehrter Meister, nichts zum Vortrag bekomme, so sag ich ab. Ich sag einfach ab.« Alle begannen nun auf Sachsberger mit Blicken einzustürmen. In seinem Zeichen wollten sie siegen, und er musste endlich versprechen, feierlich versprechen, dass er in spätestens 8 Tagen die neue Dichtung, sie brauchte ja nicht von großem Umfange zu sein, dem Kreise vorlegen werde. »Ah, nun wollen wir's dem Gesindel zeigen«, rief Stauffner aus. »Da werden einige Herren Augen machen.« »Ja, Kinder, zeigt es ihnen nur«, sagte die Gasteiner. »Auf die Dauer wird das mit dem Totschweigen doch nicht gehen«, setzte Friedinger hinzu. Noch nie war die Stimmung eine so gehobene gewesen und so wenig heimisch sich Sachsberger gerade heute im Anfange gefühlt hatte, so wohl war ihm jetzt. Es war ja gar kein Zweifel. Sein Versprechen war es, das die Hoffnungsfreudigkeit der jungen Leute belebt hatte. Um ihn und zu ihm ging die Rede. Man sah zu ihm auf. Er fühlte, dass er der Mittelpunkt war. Es war heute noch so viel zu besprechen, dass man beschloss, noch über die gewöhnliche Zeit beisammen zu bleiben und gemeinsam in einem Gasthaus das Nachtmahl einzunehmen. Sachsberger wurde genötigt, mitzugehen. Beim Verlassen des Kaffeehauses bemerkte er zu seinem Befremden, dass der Absinth Fräulein Gasteiners, für den sie hätte ein Verbrechen begehen können, unberührt auf dem Tische stand. Auf dem kurzen Weg vom Kaffeehaus ins Wirtshaus ging Fräulein Gasteiner neben Sachsberger. Er musste dran denken, wie lang das wohl schon her wäre, dass eine Frau an seiner Seite gegangen war. »Ich bin so glücklich«, sagte Fräulein Gasteiner leise, während sie das eine Ende der Bohr vor den Mund hielt, »dass ich ihr Werk vortragen darf.« Dann fragte sie ihn, ob er in der letzten Zeit viel geschrieben, was ihn wieder veranlasste, von seinem Beruf, von seinem Amt zu sprechen. Fräulein Gasteiner war erschüttert. »Ein Mann wie Sie, Beamter!« Und sie rief Christian herbei, der hinter ihnen ging. »Hörst du, dieser Mann, der Dichter der Wanderungen, ist Beamter, und du könntest eine Stellung haben und nimmst sie nicht an.« Christian lachte höhnisch und blieb sofort wieder hinter den beiden zurück. »Aber wo ist denn das Kind?« rief Fräulein Gasteiner plötzlich aus, indem sie sich umsah. Der kleine Winder hörte auf diesen Ruf und kam von rückwärts herbeigelaufen. Sie nahm ihn bei der Hand, und während sie mit der anderen den Arm Sachsbergers ergriff, sagte sie, »Sieh mal, Kind, dahin musst du's einmal bringen.« Winder erwiderte nichts, aber Sachsberger sah, dass die Augen des jungen Mannes mit Andacht auf ihm ruhten, und er sagte zu dem Kleinen, »Ich wünsch ihnen, dass sie's weiterbringen wie ich.« »Oh nein, oh nein«, stammelte Winder. Und Fräulein Gasteiner streichelte ihm lächelnd die Wange. Dann erkundigte sie sich bei dem alten Herrn, ob sein Amt ein schweres sei und warum er es denn nicht lieber aufgäbe und völlig seinem Dichterberufe lebe. Und bei den resignierten Antworten Sachsbergers lag in den Augen Winders immer der gleiche Ausdruck von Innigkeit und Andacht. »Wenn ich einen anderen Beruf hätte wählen sollen als das Theater, so hätte ich mich umgebracht«, sagte Fräulein Gasteiner. Sachsberger musste unwillkürlich an den stehengelassenen Absinth im Kaffeehaus denken. Man war bei der Tür des Wirtshauses angelangt. Meier machte den Führer, indem er durch die Reihe der Tische in das Extrazimmer vorausging, in welchem eine schmale, lange Tafel genügend Platz für alle Besucher bot. Wie man sich so zwischen den Tischen durchzwängte, war Linzmann zufällig neben Sachsberger geraten. »Na, wie gefällt Ihnen unsere Tragödien?« fragte er ihn. »Ist eine sehr interessante Person«, erwiderte Sachsberger in befremdetem, fast fragendem Ton. »Vor 10 Jahren«, sagte Linzmann, »hat sie sogar ein bisschen Talent gehabt.« Man hatte sich zwanglos um den langen Tisch herumgesetzt. Fräulein Gasteiner hatte an Sachsbergers Seite Platz genommen, an seiner andern saß Meier. Sachsberger war es bald behaglicher zumute als in seiner Stammkneipe, und der Unterschied zwischen den alltäglichen Gesprächen, die dort geführt wurden, und den fröhlichen und kühnen Worten, die hier zu hören waren, kam ihm deutlich zum Bewusstsein. Und er sprach mit. Er konnte schon mitsprechen. Fräulein Gasteiner versuchte Herrn Sachsberger manchmal von der Anteilnahme an der allgemeinen Unterhaltung und in ein privates Gespräch zu ziehen. Sie erzählte ihm von ihren Lehr- und Wanderjahren, schien aber zu Sachsbergers Verwunderung die Empfindung zu haben, als hätte sie Karriere gemacht. Immer wenn sie zu ihm sprach, war in ihren Blicken Ehrfurcht, manchmal blitzte eine gewisse Zärtlichkeit darin auf. Plötzlich erhob sich Stauffner und begann, einen Toast zu sprechen. Er begann mit allgemeinen Worten über die Kunst, besprach ihre Verrohung in neuerer Zeit und kam schließlich auf die alten Meister, die das Banner der wahren Kunst von Jugend auf hochgehalten und trotz der Gleichgültigkeit und Indolenz der Menge ruhig ihren hohen und schönen Idealen nachgestrebt. »Ein Vertreter dieser Edlen, meine Freunde, ist heute unter uns. Nie hat er sich hervorgedrängt, einsam ist er in seiner Klause gesessen, weltfern, die Welt verachtend, die ihn nicht verstand. Nun aber sind die Leute gekommen, die ihn verstehen. Und sie sind zu ihm gewallfahret, haben ihn beschworen, sich an ihre Spitze zu stellen, und haben ihm gesagt, trag du die Fahne, keiner ist würdiger als du. Bravo, bravo! Du hast der Nation ein Kunstwerk geschenkt, sie hat es nicht beachtet. Wir aber wollen der Nation sagen, wer du bist. Wir werden sie zwingen, uns zu hören. Zu der Fahne, die du hochhältst, schwören wir. Du bist unser Lehrer, unser Meister. Du, lebe hoch, Eduard Sachsberger. Die Gläser klangen zusammen. Sachsberger, der stolz und verwirrt war und dem Tränen der Rührung im Auge standen, stand auf, die entfernter Sitzenden traten zu ihm und stießen mit ihren Biergläsern an das Seine. Fräulein Gasteiner ließ alle anderen vorher mit ihm anstoßen. Erst wie sich der alte Herr, während das Lärmen und Gläsergeklirr noch fortwährte, auf seinen Stuhl niedergelassen, nahm sie ihr Glas mit dem gespritzten, und indem sie ihn mit einem feuchten Blicke ansah, rührte sie mit ihrem Glas leicht und graziös an das Seine. Ihm war ganz eigen zumute. Bei den ersten Worten Stauffners hatte er sich noch beschämt, ja fast peinlich berührt gefühlt. Im Laufe der Rede aber hatte sich diese Empfindung allmählich verloren. Er glaubte, einen Ton der Überzeugung aus den Worten des Redners herauszuhören, und wie gar zum Schlusse die allgemeine Bewegung entstanden, er als Lehrer und Meister gepriesen worden war, da war es ihm so warm ums Herz geworden, dass alle seine Zweifel sich sanft lösten. Der Jubel dieser Jünglinge schien ihm eine verspätete Erfüllung von manchem Beglückenden zu sein, das er vor vielen Jahrzehnten heiß ersehnt und woran er in seinem grauen Alltagsleben vergessen. Und er erhob sich, um zu danken. In demselben Augenblicke wurde die laute Versammlung still. Er hatte schon lange nicht mehr vor einem größeren Kreise gesprochen. In dem Moment, da die große Stille um ihn herum entstand, erinnerte er sich an die letzte Gelegenheit, bei der es geschehen war. Es war beim Austritte eines Untergebenen aus dem Amte gewesen, den er damals mit warmen Worten als Muster eines pflichtgetreuen Beamten gepriesen. Und nun, wie anders? Plötzlich kamen ihm jene Worte auf die Lippen, mit denen der pflichttreue Beamte damals geantwortet hatte, und er begann: »Ich bin so tief gerührt, dass ich keine Worte finden kann. Wirklich, ich weiß gar nicht, was ich Ihnen sagen soll, meine Herren. Sie erweisen mir zu viel Ehre. Oho! Ich möchte mich Ihnen gern dankbar erzeigen. Aber sehen Sie, heute bin ich ein alter Mann. Oho! Das Wenige, was ich geleistet, hier wurden die Oho-Rufe noch stürmischer und Sachsberger brach den Satz ab. Meine jungen Freunde, setzte er fort, für einen alten Mann, oho, ist nichts erfreulicher als der Beifall der Jugend. Dass es mir in so späten Jahren noch vergönnt war, dieses zu erreichen, wird stets mein größter Stolz bleiben. Und auf diese Jugend, von der so ausgezeichnete Vertreter um mich herum sitzen, auf diese Jugend, nun fielen ihm zu seiner größten Erleichterung alle Phrasen ein, die er die letzte Zeit hindurch so oft zu hören Gelegenheit gehabt hatte. Auf diese Jugend, welche die idealen Güter der Nation bewahrt, welche das Banner der wahren Kunst allzeit hochhält, Auf diese Jugend, auf Sie, meine Herren, erheb ich mein Glas. Er war plötzlich zu Ende, eigentlich gegen seinen Willen. Er hatte viel mehr, er hatte über jeden einzelnen Tischgenossen ein paar Worte sagen wollen, aber er war in den Schluss hineingetaumelt und konnte nicht mehr zurück. Alle standen wieder auf, man trank ihm zu, man umringte ihn, Fräulein Gasteiner fasste plötzlich seine Hand und drückte einen Kuss auf sie. Man kam nun nicht mehr zur Ruhe, die Gespräche schwirrten durcheinander. Linzmann, der sehr viel getrunken hatte, redete in aufgeregtem Tone mit dem Kritiker Blink und wollte einige eigene Ideen für die Einleitungsrede des Vortragsabends vorbringen. Der kleine Winder lehnte an der Wand und hatte die Empfindung, dass er einem bedeutungsvollen Abend beiwohnte. Staufner, in höchster Erregung, stand mit Bolling hinter dem Sessel des alten Sachsberger und gab seiner Entrüstung über eine ganze Menge von Dingen und Menschen in glühenden Worten Ausdruck. Der Tragödiendichter Christian hatte seinen Sessel neben den des Fräulein Gasteiner gerückt und sprach mit ihr, indem er mit seinen Lippen beinahe ihren Hals berührte. Friedinger saß breit auf zwei Sesseln, mit etwas blöden Augen vor sich hinschauend. Meyer stand neben ihm und war der ruhigste von allen. »Weißt du, worauf ich neugierig bin?« sagte er zu Friedinger. »Na?« »Wie das neue Werk von dem alten Herrn ausfallen wird.« Und er lächelte zu diesen Worten. Friedinger war es nicht klar, ob in freudiger Neugier oder in hämischem Zweifel. Friedinger, der immer, wenn er getrunken hatte, außerordentlich ernst wurde, erwiderte: »Der Alte, das ist ein Genie. Das ist ein verkanntes Genie.« Er weinte fast. »Gewiss«, entgegnete Meyer. Mitternacht war vorbei, als man endlich ans Aufbrechen dachte. Sachsberger verspürte nicht die geringste Müdigkeit. Er hätte bis zum frühen Morgen dasitzen können, den jungen Leuten zuhören und mit ihnen plaudern. Als er aufstand, war ihm trotz allen Abwehrens Fräulein Gasteiner beim Anziehen des Winterrocks behilflich, und wie er sein Halstuch aus der Tasche zog, ließ sie sich's nicht nehmen, ihm dasselbe eigenhändig um den Hals zu schlingen und es in sehr zierliche Falten zu legen. Als die Gesellschaft auf die Straße hinaustrat, lag eine milde, blaue Nacht über der Stadt. Alle empfanden diese kühle und weiche Luft nach dem schwülen, augenbrennenden Dunst des Wirtshauses wie eine Wohltat. Während man da drin gesessen, schien unversehens Frühlingswetter hereingebrochen, und Fräulein Gasteiner rief aus: »Der Lenz ist gekommen!« Wie Sachsberger sich verabschieden wollte, zeigte es sich, dass keiner nach Hause zu gehen gedachte, und alle gaben dem alten Herrn das Geleite. An seiner Rechten schritt Fräulein Gasteiner, die nur ab und zu mit irgendeinem anderen Mitgliede der Gesellschaft zurückblieb, aber immer wieder an Sachsbergers Seite wie an den ihr gebührenden Platz zurückkehrte. Die ganze Gesellschaft war in steter, unruhiger Bewegung. Auf dem Burgplatz, über den der Weg führte und der still und dunkel dalag, begann der Humorist Friedinger zu weinen. Sachsberger erkundigte sich besorgt, was das zu bedeuten habe. Er erhielt aber die beruhigende Auskunft, dass dies nach ähnlichen Gelagen stets der Fall sei. Auf der Ringstraße fing Linzmann, der zerknetschte, kahle Linzmann, plötzlich laut zu pfeifen an. Zu Sachsbergers Erstaunen verstummte damit einem Male die laut geführte Unterhaltung der anderen, und alle lauschten. Sachsberger erfuhr nun, dass Linzmann es im Pfeifen zu einer erstaunlichen Virtuosität gebracht hatte, aber sich leider nur selten zu Proben dieser Kunst herbeiließ. Er pfiff einige offenbachsche Melodien und schloss ganz unvermutet in einer Ariette mit dem Ausrufe: »Elende Brut!« Auf einen fragenden Blick, den Sachsberger dem neben ihm gehenden Meyer zuwarf, erhielt er die Antwort: »Er meint die Franzosen.« »Herr Linzmann«, rief Fräulein Gasteiner, »Sie pfeifen wie ein Gott.« Dem alten Herrn war es leicht und froh zumute. Er dachte, warum all das erst jetzt, so spät? Wenn ihm das vor 30, vor 20, Ach, wenn es ihm vor 5 Jahren nur begegnet wäre. Aber dann kam ihm wieder die Empfindung seiner Frische und seiner Jugendlichkeit so stark, dass er sich selber sagen musste, es ist nicht zu spät. Und unwillkürlich musste er dann denken, in welchen Ausdrücken der heutige Abend von irgendeinem Unbeteiligten geschildert werden musste. Und da tauchten stolze Worte in ihm auf. Sie geleiteten ihn im Triumph nach Hause, im Triumph, den Poeten. Und er freute sich, wie von den jungen Leuten einer nach dem anderen an seine Seite kam, wie jeder Worte von ihm zu erhaschen strebte, wie jeder versuchte, sich ihm möglichst angenehm zu machen. Und er freute sich, in wie anspruchsloser Weise er von sich selbst erzählen konnte, von den Enttäuschungen seiner Jugend, von seiner stillen, einsamen Existenz, von seinem Wohnen in dem bescheidenen Gemach mit dem Blick auf die nahen Hügel des Wiener Waldes. Und auch die andächtigen, ja zärtlichen Blicke des Fräulein Gasteiner taten ihm wohl. Und als ihm Stauffner einmal zuflüsterte, »Schauen Sie den Christian an, der ist eifersüchtig«, da musste er lächeln. Als er bei dem Tore seines Wohnhauses angelangt war und die Glocke zog, warteten alle, bis der Hausmeister öffnen kam. Und wie er ins Tor trat, riefen sie »Hoch! Hoch! Hoch!« Auch das erstaunte Gesicht des Hausmeisters machte dem alten Herrn Freude. Er nahm den kleinen Leuchter mit der brennenden Kerze und stieg langsam die Treppe hinauf. Noch immer klang ihm das Gewirr der Stimmen im Ohr. Nun, da er so ganz allein war und die Schritte in dem Stiegenhaus hallten, kam ihm der verflossene Abend verwunderlich und seltsam vor. Als er ins Zimmer trat, stellte er das Licht, wie er das zu tun pflegte, gleich auf das Nachtkästchen. Dann trat er zum Fenster. Noch immer hatte er das Gewirr der Stimmen im Ohr. Nein, nein, er hörte es. Er hörte es wirklich. Und richtig, da unten standen sie ja noch, unten vor dem Tor, alle, die ihn hergeleiteten. Er öffnete rasch das Fenster und beugte sich hinaus. Ohne Zweifel hatten sie erwartet, dass er sich noch einmal zeigen würde, denn gleich wie sein Kopf erschien, klang es wieder zu ihm herauf. Hoch, hoch, hoch! Er verbeugte sich. Noch einige Male schrien sie »Hoch!« Er rief ihnen ein herzliches »Gute Nacht« zu, dann machten sie sich langsam auf den Heimweg. Er sah sie die Straße hinabwandeln. Er verfolgte sie mit dem Blick, bis sie um die Ecke verschwunden waren. Dann war es in der Gasse still. Kein Mensch war weit und breit zu sehen. Jetzt merkte der alte Herr erst, dass es etwas kühl im Zimmer geworden war. Er schloss rasch das Fenster und entfernte sich von ihm. Dann setzte er sich auf den Sessel, der neben seinem offenen Bette stand, und schüttelte den Kopf. Er war gerührt. Das Kerzenlicht auf dem Nachtkästchen zog sich ganz eigen in die Länge und flimmerte trübe. Er hatte Tränen im Auge. Am Nachmittag darauf setzte sich Sachsberger an seinen Schreibtisch, lehnte sich in den Sessel zurück und dachte nach. Heute musste endlich mit der Dichtung für den Vortragsabend begonnen werden. Eines war ihm klar, dass er eigentlich kaum ein anderes Thema würde wählen können als das eigener Stimmungen, die ihm die letzte Zeit gebracht hatte. Was hätte er auch anderes zu sagen gehabt? Oder sollte er etwas frei erfinden? Nun, da hätte er sich lang abquälen können. Das fühlte er wohl. Die Zeit dazu war vorbei. Über die Wahl des Stoffes gab es also kein weiteres Nachdenken. Wie er ihn aber fassen wollte, wie er nun nach Worten zu suchen begann, um ihn auszudrücken, da merkte er zu seiner Verwunderung, dass ihm so im stillen Dasitzen nichts einfallen wollte. Er stand auf, er ging im Zimmer hin und her, er murmelte vor sich hin. Er wollte nach den einzelnen Worten haschen, die nicht still hielten, die plötzlich wieder kaum aufgetaucht wie in Nebel zu verschwinden schienen. Er musste sie laut vor sich hin sagen, um sie nicht immer wieder zu verlieren. Ein alter Mann. Vergessen. Vergessen. Im Traum gelegen. Geträumt. Nun bin ich erwacht. Vergessen. Geträumt. Er kam nicht vorwärts. Es war, als wenn die Gedanken sich stauten. Er wusste mit einem Male gar nicht, worüber er nachdachte. Er trat zum Fenster, schaute ins Weite, in den grauen Himmel, und er begann wieder. Vergessen, da ist die Jugend gekommen, da haben sie mir den Kranz gebracht. Nein, nein, so ging es nicht. Das mit dem Kranze war lächerlich. Und er fragte sich, nun, was hat die Jugend gemacht? Die Jugend, sie kam, sie beugte ihr Knie. Da ist der alte Mann erwacht, aus dem Traume ist er erwacht. Ich habe geträumt, ich habe mein Leben geträumt. Ja, das war gut. Von da aus musste es weitergeführt werden, dass er sein Leben eigentlich geträumt hätte. Aber wie nun weiter? Immer wieder dieselben Worte. Geträumtes Leben, geträumtes Leben. Und davon konnte er nicht weg. Es war, als hielte ihn jemand auf diesen paar Silben fest, wie man einen auf einen Sessel niederdrückt. Er rieb sich die Stirn, er fing wieder an, im Zimmer hin und her zu gehen. Das war besser. Allerdings fiel ihm nichts weiter ein. Aber seine Unruhe wurde durch die Bewegung beschwichtigt. Bewegung, ja. Auf die Straße, in die Luft. Immerhin musste bedacht werden, dass er wenig geschlafen hatte. Davon war gewiss sein Kopf eingenommen. Er nahm Hut und Stock und ging. Eine halbe Stunde wenigstens wollte er auch jeden Versuch fernerer Überlegung unterdrücken, um dann von Neuem und ganz frisch anzufangen. Aber das war nun ganz merkwürdig. Die Worte schwirrten ihm immerfort im Ohr, schon während er die Treppe hinunterging und auch auf der Straße. Und als er sich zerstreuen wollte, indem er Namen auf den Schildern las oder die vorübergehenden Leute betrachtete, half es auch nichts. Immer schwirrte es in seinem Hirn, »Ich habe mein Leben geträumt.« Dabei hatten die Worte gar keinen Sinn mehr. Es waren nur mehr Laute und er begriff sie gar nicht recht. Plötzlich sagte er sich selbst, »Genug! Genug!« Ganz laut hatte er das gesagt. Und es klang so energisch, als hätte es ihm wer anderer zugerufen. Er atmete auf, als wäre nun mit einem Male ein Bann von ihm genommen. Ja, was fiel ihm denn nur ein, gerade heute, wo er gar nicht in der Laune, wo er müde und abgespannt war, mit der Abfassung seines Gedichtes sich abzuplagen? Er nahm sich fest vor, heute gar nicht mehr daran zu denken. Der ganze Tag sollte nur der Erholung gewidmet sein. Nun war ihm wieder wohl. Er zweifelte auch gar nicht daran, dass ihm morgen oder übermorgen mit Leichtigkeit gelingen werde, wonach er heute mit so viel Mühe und so vergeblich gerungen. Er beschloss, heute nicht zu seinen jungen Freunden zu gehen. Er fürchtete den Dunst und den Lärm. Und noch etwas anderes hielt ihn davon zurück, etwas, was ihm schon die vorhergehenden Tage ab und zu in den Sinn gekommen war. Er wollte sich etwas rarer machen. Er beschloss, ein Stündchen in einem kleinen Kaffeehaus nahe seiner Wohnung zu verbringen, das er zuweilen zu besuchen pflegte. Da ging er hin, setzte sich an ein Fenster, ließ sich seine kleine Melange geben und schaute mit Interesse einer Billardpartie zu, die von einigen alten Herren gespielt wurde. Zwei von diesen waren ihm gute Bekannte. Sie gehörten der gleichen Tischgesellschaft an wie er und hatten ihn bei seinem Eintreten mit einem sehr lauten Servus begrüßt, das ihm so übel angebracht vorkam, dass er fast verstimmt wurde. Aber wie er erst wieder einige Minuten an dem kleinen Tischchen saß, fing er an, sich so heimisch zu fühlen, dass er sogar die Aufforderung, für die Partie aufzuschreiben, gar nicht mehr übel nahm und sie mit großer Aufmerksamkeit befolgte. Da kam ein sehr interessanter Stoß, durch den die Partie in eine ganz neue Phase gerückt wurde. Von diesem Augenblick an war Herr Sachsberger ganz bei der Sache. Er mischte sich drein, er gab Ratschläge, er nahm Partei. Er erbot sich sogar, für einen der Herren einen schwierigen Stoß zu machen, was übrigens höhnisch abgelehnt wurde. Sachsberger war darüber beinahe beleidigt und freute sich sehr, als dem Spötter der Stoß so missglückte, dass er die Partie darüber verlor. Mit seinen beiden Bekannten ging er, als die Partie beendet war, ins Wirtshaus. Der eine der Herren war ein pensionierter Major, der andere der Inhaber eines großen Delikatessengeschäftes. Im Wirtshaus angelangt, nahmen sie an ihrem Stammtisch Platz, wo etwa 10 Herren saßen. Einer von ihnen hatte heute seinen Namenstag und ließ zur Feier desselben einige Flaschen Wein auftragen. Die Unterhaltung war laut und lebhaft. Sachsberger sprach zuweilen mit. Aber in manchen Augenblicken kam es ihm sonderbar vor, dass sie zu ihm sprachen wie zu ihresgleichen. Freilich, was wussten sie von ihm? Was konnten sie denn von ihm wissen? Wodurch hatte er ihnen je zu verstehen gegeben, dass er von einer anderen Art war als sie? Herr Grossinger, der Delikatessenhändler, der als der witzigste Kopf der Gesellschaft galt, erhob sich und hielt einen Trinkspruch in Versen. Es waren harmlose Knittelreime mit einigen Späßen, die auf die Privatverhältnisse des Gefeierten Bezug hatten, auf dessen Vorliebe für bestimmte Speisen, auf eine zarte Neigung, die er angeblich zu einer Tabaktraffikantin hegte, auf einen gewissen hellgelben Regenmantel, den er selbst bei schönstem Wetter zu tragen pflegte. Während diese Verse herzlich belacht wurden, saß Sachsberger leutselig lächelnd da. Er dachte sich, würde man wohl wagen, dieses Gedicht vorzutragen, wenn man wüsste, wer ich bin? Er hatte eine gewisse Freude, diesem Fest sozusagen inkognito beiwohnen zu können, und als Herr Grossinger seinen Trinkspruch beendigt hatte und alle applaudierten, klatschte er mit. »Famos, famos, das hat er gut gemacht. Alstern dichten kann er auch. Ein Teufelskerl, der Grossinger!« So klang es durcheinander. Sachsberger drückte dem Delikatessenhändler die Hand und sagte, »Sehr schön.« »Also ich bitte«, meinte der Major, »das ist doch eigentlich kein so gewöhnliches Gelegenheitsgedicht, sondern man muss schon mehr sagen, ein wirkliches Poem.« Sachsberger sah den Major etwas befremdet an. Einige Herren stimmten zu. »Das könnte man drucken lassen, so wie es ist. Famos, ich sag's ja immer, der Grossinger.« Sachsberger hatte eine unangenehme Empfindung. Gerne hätte er eine kritische Bemerkung gemacht, denn ihm hatte das Gedicht nicht gefallen. Die Verse waren ihm schal, die Reime gezwungen erschienen. Er ärgerte sich auch ein wenig über das selbstzufriedene Gesicht des Delikatessenhändlers und über das übertriebene Lob, das ihm gezollt wurde. Doch er schwieg. Er fühlte ganz gut, dass jedes Wort der Kritik jetzt die gute Laune der Gesellschaft gestört hätte. Man hätte es auch falsch aufgefasst, und so blieb er ruhig sitzen. Bald erhob sich ein anderer Herr, der gleichfalls den Jubilar leben ließ. Es war ein Gymnasiallehrer, der in einigen ernsten Worten den Jubilar als Muster aller Bürgertugenden hinstellte. Bald nach ihm stand wieder einer auf, der auf das Wohl der Frauen trank. Wieder applaudierte man, wieder beglückwünschte man den Redner. Grossingers Ruhm war erblichen. Aber in Sachsberger wühlte es noch immer. Er bekam eine unsägliche Lust, von sich zu reden, sein Inkognito zu lüften. Er hätte aufspringen wollen und plötzlich in die Gesellschaft hineinrufen, »Ich bin ein Dichter!« Er hätte irgendwen da haben wollen, um ihm die ganze Geschichte seines Lebens mitteilen zu können. Er musste ja auch nicht geradezu sagen, ich bin ein Dichter. Es gab ja gewiss irgendeine Manier, das in zarter Weise anzudeuten. Er stand auf und ging in die Ecke des Zimmers, wo sein Überzieher hing. Er nahm eine Zigarre aus demselben und blieb dann hinter Grossinger stehen. »Schön war's. Soll ich Ihnen zur Aufmunterung meine Werke schenken?« Grossinger wandte sich um. »Was für Werke!« Sachsberger brannte seine Zigarre mit gemachter Gleichgültigkeit an. »Ich kann nämlich auch dichten«, sagte er. »So«, sagte Grossinger und drehte sich wieder um. Das war Herrn Sachsberger durchaus nicht recht. Er sah, dass er mit solchen allgemein gehaltenen Bemerkungen keine Wirkung erzielen konnte. Und fast erbittert sagte er, indem er die Hand auf die Schulter des Delikatessenhändlers legte, »Ein ganzes Gedichtenbuch habe ich geschrieben, wie ich ein junger Mensch war. Verstehen's?« Grossinger schaute den alten Herrn eine Weile etwas verdutzt an. Dann wandte er sich lächelnd an den Jubilar, der neben ihm saß, und sagte, »Hör uns, was der Sachsberger erzählt. Ein ganzes Gedichtenbuch hat er geschrieben.« Der Jubilar lächelte vergnügt und schaute sich nicht einmal um. »Gott wird ihm verzeihen«, sagte er. Sachsberger spürte, dass er nicht mehr zurück konnte, und sagte, »Sie verstehen mich nicht recht. Ein Buch habe ich geschrieben. Gedruckt ist es. Verstehen's mich?« »Na«, rief Grossinger, »da sind's aber boshafter gewesen in ihrer Jugend wie die anderen Leute. Gleich drucken lassen.« Sachsberger war wütend. »Ich habe keine Knittelreime gemacht. Gedichte, schöne, lange, ernsthafte Sachen habe ich geschrieben. Verstehen's?« Sachsberger war so laut gewesen, dass einige von den Nebensitzenden aufmerksam wurden. Grossinger lachte und sagte zu Sachsberger, »Warum erzählen's uns denn das? Wenn sie keine geschrieben hätten, wär's viel merkwürdiger.« Und ehe noch Sachsberger darauf etwas erwidern konnte, hatten andere in das Gespräch eingegriffen. Es stellte sich heraus, dass alle früher einmal Verse geschrieben hatten, und sie lachten, wie sie sich daran erinnerten. Sachsberger, der hinter dem Sessel Grossingers stehen geblieben war, vermochte nicht lange zuzuhören. Seine anfängliche Erbitterung schmolz dahin. Er empfand Verachtung und Mitleid für diese Leute. Er musste inkognito bleiben. Sie hielten seine Maske für sein wahres Gesicht. Irgendetwas in ihm sagte ihm, auch wenn er ihnen seine Werke vorlese, wüssten sie nicht mehr von ihm als früher. Die hielten jeden, der nur einmal zufällig unter sie geraten war, für ihresgleichen. Was sollte man da tun? Sachsberger nahm seinen Rock vom Kleiderhaken und ging. Man merkte es nicht. Die Leute redeten und schrien durcheinander. Wie der alte Herr auf der Straße stand, war ihm unbehaglich zumute. Nein, hierher wollte er nicht mehr kommen. Wenigstens in der nächsten Zeit. Er wäre am liebsten gleich zu seinen jungen Freunden gelaufen, um von ihnen zu hören, dass er nicht zu jenen gehörte und dass er ein Dichter sei. Am nächsten Abend begab sich Herr Eduard Sachsberger wieder ins Kaffeehaus zu seinen jungen Freunden, und mit tiefer Genugtuung nahm er die ehrerbietigen Grüße entgegen, mit denen er bewillkommt wurde. Auch Fräulein Gasteiner war anwesend, und wie sie ihm die Hand entgegenstreckte, lag auf ihren Lippen ein Lächeln, als begrüßte sie einen alten, lieben Freund. »Heute stehen wir angekündigt«, sagte Meier, indem er ihm ein Zeitungsblatt hinreichte und auf eine Notiz wies. Sachsberger las. »Vereinsnachricht. Der Literarische Verein Begeisterung wird demnächst eine Akademie veranstalten. Unter anderem hat auch der greise Dichter Eduard Sachsberger seine freundliche Mitwirkung zugesagt.« Sachsberger legte das Blatt nicht gleich aus der Hand, sondern tat, als wenn er noch anderes zu lesen gedächte. In Wahrheit hatte die Notiz einen so starken Eindruck auf ihn gemacht, dass er seine Bewegung verbergen musste. Der greise Dichter Sachsberger. Woran er vor allem dachte, das waren die Herren aus der blauen Birne, insbesondere an Herrn Grossinger. Dann dachte er an die vielen anderen Menschen, die seinen Namen nie gehört und die sich heute beschämt fragen würden, »Warum kennen wir diesen Namen nicht?« Es stand nicht da, Herr Sachsberger, nicht der Beamte Herr Sachsberger, nein, der greise Dichter Sachsberger. Und der war er, er selbst. Und keiner von den Anwesenden machte über diesen Beinamen irgendeine Bemerkung. Es schien ihnen offenbar ganz selbstverständlich. Hätte er diese da doch früher kennengelernt, da hätte er sich selbst nicht so rasch aufgegeben und sich unter das Alltagsgesindel gemischt, das ihn nicht verstand. Das laute Gespräch rings um ihn weckte ihn aus seinem Nachsinnen. Stauffner erzählte, dass er oft wochenlang nicht fähig wäre, einen Vers zu schreiben, aber es gäbe gewisse Gegenden, die einen belebenden Einfluss auf seine Arbeitsfreudigkeit ausübten. Welches diese Gegenden wären, wollte er nicht verraten. »Vielleicht ist's ein Aberglaube, aber ich denke, wenn ich's sagte, wäre der Zauber vorbei.« Darüber wurde nun viel hin und her gesprochen. So erklärte Christian, dass ihm jeder seiner Dramenstoffe in Sievering eingefallen wäre und dass er seine besten Szenen entworfen hätte, wenn er auf dem Rücken im Grase gelegen. »Ich habe eine Eigenheit«, sagte der Schauspieler Bolling, »die sehr seltsam ist. Ich studiere am besten, wenn in meiner Schreibtischlade lauter faule Pomeranzen liegen.« »Haben Sie sich sie immer aufbewahrt?«, fragte Blink. Bolling wollte sich anfangs gegen diese Bemerkung auflehnen, er erinnerte sich aber, dass Blink Kritiker war und lachte gutmütig. »Na, was brauchen denn Sie für eine Stimmung?«, fragte Meier den kleinen Winder. »Ich«, erwiderte dieser errötend, »ich kann eigentlich immer schreiben.« »Immer«, lachten die anderen. Winder sah wie hilfesuchend umher. Sein Blick blieb endlich auf dem Antlitz Sachsbergers ruhen, der ihn mit Freundlichkeit betrachtete. Das Gespräch nahm seinen Fortgang. Schon als Stauffner von seiner Eigenheit, nur an bestimmten Orten zu dichten, gesprochen hatte, war dem alten Herrn eine plötzliche Erinnerung gekommen. Er wusste mit einem Male, wo ihm seinerzeit die besten Gedanken zugeflogen waren. Er erinnerte sich, wie er als junger Mensch oft in der Abenddämmerung am Ufer des Donaukanals spaziert war, auf dem braunen Fußsteig, der nach Nussdorf führt. Dort waren ihm, er wusste es plötzlich ganz genau, immer die besten Verse eingefallen. Und als wieder die Rede auf das Programm kam und Stauffner fragte, ob man schon den Titel des neuen Werkes wissen dürfte, das er für die Veranstaltung vorbereitete, lächelte er und sagte, »Abendstimmungen wird es heißen.« Auch heute ging er wieder mit den jungen Leuten ins Gasthaus und fühlte sich sehr wohl unter ihnen. Wieder saß Fräulein Gasteiner neben ihm und war noch weit liebenswürdiger als das erste Mal. Sie interessierte sich für das Geringfügigste aus seiner Lebensführung. Sie fragte ihn nach seiner Tageseinteilung. Sie wollte wissen, wie sein Zimmer eingerichtet wäre. Sie zeigte ein hausmütterliches Verständnis für alle Kleinigkeiten der Wirtschaft. Das stimmte eigentlich gar nicht zu dem Bild, das er sich von ihr gemacht hatte. Und einmal sagte er ihr im Ton der Verwunderung, »Ich hätte gar nicht gedacht, dass Sie das alles so gut verstehen.« »Zwei Seelen«, erwiderte sie, »wohnen, ach, in meiner Brust. Freilich bin ich Künstlerin und hänge an meiner Kunst mit aller Kraft meines Herzens, aber manchmal sehne ich mich nach Frieden, nach Stille, nach...« Sie brach plötzlich ab. »Wonach?«, fragte Sachsberger. Sie senkte den Blick und schwieg. Und wie sie ihn dann plötzlich wieder erhob, sagte sie mit Entschiedenheit, »Lassen wir's. Es ist gut so. Ich gehöre der Kunst. Niemandem«, sie wiederholte das Wort und sah Herrn Sachsberger beinahe streng an, »niemandem wird es gelingen, mich ihr zu entfremden.« Während sie bisher ziemlich leise gesprochen, hatte sie nun ihre Stimme erhoben, so dass die zunächst Sitzenden sie hören konnten. Auch heute wurden, als die Mitternacht nahte, Trinksprüche ausgebracht, hauptsächlich auf den kommenden Vortragsabend und auf die Kunst im Allgemeinen. Auf dem Nachhauseweg wurde Sachsberger von der ganzen Gesellschaft begleitet. »Pass uns auf«, sagte Linsmann, »die Gasteiner hat mit dem Christian ein Gspusi.« Sachsberger sah Linsmann an. »Was soll mich denn das interessieren?« »Ich hab nur gemeint, Sie wissen's nicht. Das ist überhaupt eine feine...« »Wie meinen Sie das?« Oh, die Weiber, die Weiber!« Er hielt eine Weile inne, dann setzte er in weinerlichem Ton dazu: »Haben's denn eine Ahnung, wie ich hineingefallen bin?« Und er redete weiter kein Wort. Wie er sich dann anderen zugesellt hatte, kam Fräulein Gasteiner an Sachsbergers Seite. »Ich weiß, was Ihnen Herr Linsmann zugeflüstert hat«, sagte sie einfach. Sachsberger schwieg in einiger Verlegenheit. »Er hat Ihnen erzählt«, setzte Fräulein Gasteiner fort, »dass der Herr mit den langen schwarzen Haaren mein Geliebter ist.« »Aber«, Fräulein Gasteiner lächelte verächtlich und sagte, »ich habe noch nie mit einem Manne freundschaftlich verkehrt, ohne dass man von ihm erzählt hätte, er wäre mein Geliebter.« »Das ist ja...« »Oh, ich mach mir längst nichts draus. Aber ich weiß auch, was Ihnen Herr Linsmann verschwiegen hat.« »Nun?« »Dass er eines Tages über zwei Treppen geflogen ist, weil er einer gewissen Dame zu nahe zu treten wagte.« »Ah.« »Ich habe es ihm längst verziehen. Nur eins ist mir an dem Menschen zuwider. Das ist seine Rachsucht.« In diesem Augenblicke begann der rachsüchtige Linsmann wieder zu pfeifen, und wie das letzte Mal wurde die Gesellschaft still und hörte ihm zu. Später schon auf der Währinger Straße lehnte sich Friedinger an einen Laternenpfahl und steuerte seine regelmäßige Programmnummer bei, indem er zu schluchzen begann. Er wurde aber heute gar nicht beachtet und gewann sehr bald seine Ruhe wieder. Wie man bei Sachsbergers Haus angelangt war, warteten wieder alle, bis der Hausmeister öffnen gekommen war. Sachsberger ging die Treppen ziemlich rasch hinauf, und wie er in seinem Zimmer angelangt war, eilte er ans Fenster. Er sah die ganze Gesellschaft eben um die Ecke verschwinden. Sie hatten diesmal nicht auf sein Erscheinen am Fenster gewartet. Er war ein wenig enttäuscht. Auch wirkten die Bemerkungen Linsmanns unangenehm in ihm nach. Immerhin, dass Herr Linsmann seine Augen zu Fräulein Gasteiner erhoben hatte, war nicht unbegreiflich. Vor 20 Jahren hätte sie auch ihm gefallen, aber heute? Und er musste trüb lächeln, da ihm wieder die Notiz über den greisen Dichter einfiel. Es kamen Regentage. Sachsberger musste von Abend zu Abend seinen Spaziergang verschieben, und Abend für Abend saß er mit seinen jungen Freunden im Kaffeehaus zusammen. Der schlanke alte Herr mit dem korrekten, etwas altmodischen Anzug und dem glattrasierten, gutmütigen Gesicht war den Stammgästen des Kaffeehauses längst aufgefallen und eine bekannte Figur geworden. Zuweilen glaubte er selbst zu hören, wie man sich an Nebentischen nach ihm erkundigte. Anfangs hatte ihn dieses Beachtetwerden ein wenig geniert, aber auch daran gewöhnte er sich bald. Die Gesellschaft war beinahe immer vollzählig, auch Fräulein Gasteiner kam fast regelmäßig. Ihr Gastspiel war vorläufig verschoben worden. Die engagierte Heroine von Wiener Neustadt schien in einer unerhörten Weise gegen sie intrigiert zu haben. Der Vortragsabend rückte immer näher. Und Sachsberger hatte noch keine Zeile seiner Abendstimmungen geschrieben. An einem milden Spätnachmittag entschloss er sich, endlich den Spaziergang an der Donaulände zu machen. Es war noch hell, als er bei der Augartenbrücke angelangt war. Er dachte, wie oft er in den letzten Jahren den Weg da betrachtet haben mochte, der sich unter ihm längs des Kanals gegen Nussdorf zu, zwischen den Holzplätzen und dem langsamen grauen Fluss hinzog, ohne sich dabei seiner Jugendjahre zu erinnern. Unbegreiflich war es ihm in diesem Augenblick, wie manche tiefe innere Erlebnisse einfach durch den kläglichen Lauf der Existenz ausgelöscht werden, als wären sie nie gewesen. Es fiel ihm auch ein, wie er damals diesen Weg zuweilen nicht allein gegangen war. Er wusste nicht mehr, mit wem. Er konnte sich an keine bestimmte Person erinnern, und das gab seiner Erinnerung eine besondere Wehmut. Er schritt langsam den gelinde absteigenden breiten Weg hinab, der gleich neben der Brücke beginnt, um dann gleichmäßig und eben weiter zu verlaufen. Die nahen Berge, die ihm gerade gegenüber aufragten, lagen schon in verschwommenen Umrissen da und der dämmerige Himmel senkte sich tief auf sie herab. Auf dem Flusse trieb ein langes Schiff stromaufwärts von Pferden gezogen, die ihren schweren, müden Trab auf der Böschung gingen. Auf der anderen Seite des Kanals standen die hohen, weißen und gelben Häuser der Brigittenau, die immer trostloser und kahler wurden, je weiter gegen die Grenze der Stadt zu sie rückten. Viele hohe Fabrikschlote ragten darüber in die Luft. Auf dem diesseitigen Ufer war die Aussicht völlig eingeengt. Der Weg führte an Holzplätzen hin und die Scheite und Balken waren so hochgeschichtet, dass sie den Blick fast vollständig versperrten. Nur zwischen den einzelnen eingeplankten Plätzen führten enge Pfade hinaus, die wieder in breitere Straßen mündeten. Nur wenige Leute begegneten ihm. Einige Liebespaare, ein paar Finanzwächter, Frauen, die Kinder an der Hand führten. Auf der Uferböschung saßen einige ärmlich gekleidete Menschen. Ein Paar fiel dem alten Herrn auf. Sie, ein ganz junges Geschöpf in blauem Leinenkleidchen ohne Hut mit einem Kopftuch, das herabgesunken war und dessen Enden um den Nacken hingen. Er, ein sehr langer, kränklich aussehender junger Mann mit blassem, bartlosem Gesicht. Er sah die beiden von Weitem ihm entgegenkommen. Es war, als schwebten sie langsam aus dem Dunkel hervor. Sie schwiegen, sahen beide vor sich hin. Es lag in ihrem Gang etwas unsäglich Trauriges. Und Sachsberger musste sich nach ihnen umsehen, wie sie schon vorüber waren, und da sah er, wie sie schweigend weiterschritten, immer mit diesem schwebenden, traurigen Gang, bis sie endlich auch im Dämmer verschwanden. Alle menschlichen Laute, die er überhaupt hörte, kamen vom anderen Ufer. Ganz im Verhallen drangen sie zu ihm. Von drüben kam auch das Pfeifen der Lokomotive und fernes Stöhnen der Dampfstraßenbahn. Jetzt hörte er neben sich einen menschlichen Ruf. Der Kutscher, der neben den Pferden einhertrottete, welche das Schiff zogen, trieb die Tiere an. Sachsberger blieb einige Minuten stehen, um sie vorbeizulassen. Er bemerkte jetzt erst, dass er die ganze Zeit neben ihnen einhergegangen war. Und nun, wie er stille stand, kam er sich mit einem Male sehr allein vor. Es war, als entfernte sich alles Lebendige von ihm, auch das Licht des Tages schien hastiger davonzuschleichen, und wie er nach der Richtung der Berge schaute, waren sie völlig verschwunden. Die Nacht lag um sie. Alles dies beobachtete Sachsberger. Er konnte seine Sinne gegen diese äußeren Dinge nicht verschließen, so wenig sie ihm bedeuteten. Die Minuten und Viertelstunden gingen hin. Jetzt, wie die tiefere Dämmerung eintrat, fiel es ihm wieder mit Macht auf die Seele, warum er eigentlich hierher gekommen war. Nachdenken wollte er ja über sein Gedicht. Nachdenken. Nach den Worten, nach den Versen wollte er ja suchen. Er blieb einen Moment stehen, er schloss sogar die Augen. Da wurden aber alle Töne laut. Töne, die er noch gar nicht gehört hatte, kamen ihm zum Bewusstsein. Er hörte, wie Wagen über die nahe Brücke rollten. Er hörte das Anschlagen der Pferdehufe auf die nahe Böschung. Er hörte das leise, ganz leise Anschlagen der Wellen an die Ufer. Er öffnete die Augen. Da schien es stiller zu werden. Nun glühten Lichter drüben auf. Die Laternen an der gegenüberliegenden Straße wurden eine nach der anderen angezündet. Und es war wie ein Zwang auf ihn, dass er aufmerken musste, wie ein Licht nach dem anderen aufglühte. Auch an der fernen Eisenbahnbrücke erschienen Lichter, ein ganz rotes in der Mitte. Er begriff nicht, warum er das alles so aufmerksam betrachtete, aber er konnte sich nicht davon abwenden. Es war ihm unmöglich, zu einem stillen Überlegen zu kommen. Es war ihm, als flatterten selbst die paar armseligen Gedanken, die er schon eingefangen hatte, wieder davon. Nur ein totes, unbegreifliches Wort blieb übrig und summte in seinem Kopf. Abend, Abend. Nun läuteten die Glocken von den Türmen, von dreien oder vieren klang es zugleich. Es schien ihm einen so starken Klang zu geben, dass alle Geräusche davon verschlungen wurden. Es war dunkel geworden und der alte Herr entschloss sich, umzukehren. Er ging ziemlich rasch. Er hatte Sehnsucht nach den lichten und belebten Straßen. Er wusste es nun, seine Versuche waren vergebens. Lächerlich waren sie gewesen. Damit war es vorbei. Im Grunde war es ja einfach und gar nicht mal so traurig. Es war nicht trauriger als das Altsein selbst, kaum trauriger als die 30 Jahre, in denen ihm nie ein Vers eingefallen war. Aber es kam ja gar nicht drauf an. Er wusste es doch. Alles wäre ganz anders gekommen, wenn sich sein äußeres Leben anders gefügt, wenn die Menge auf ihn geachtet hätte. Freilich, damals hätte das für seine Entwicklung noch was zu bedeuten gehabt. Damals wäre es ihm nicht nur eine Freude, es wäre ihm auch Anregung gewesen. Da war der Boden frisch und feucht. Nun war seine Seele eine trockene, gefrorene Scholle. Er musste lächeln. Er dachte in Bildern, als wenn er wirklich ein greiser Dichter wäre. Er war nun auf den Ring gekommen und aller Lärm der Stadt war wieder um ihn. Er war nicht recht gelaunt, ins Kaffeehaus zu gehen. Er wollte heute einmal nach Hause sich gemütlich in seinen Lehnstuhl setzen, etwas lesen, irgendwas ganz Leichtes und gar nicht mehr auf die Straße gehen. Er war zu seiner eigenen Verwunderung kaum verstimmt. Er freute sich eigentlich, dass er nun endgültig nichts schreiben musste. Das hatte ihn doch immer unruhig gemacht. Nun war es ihm erlassen und er war beinahe froh. Wie er nach Hause kam, fand er einen Brief vor, den ein Dienstmann überbracht hatte. Die Schrift auf dem Kuvert war ihm unbekannt. Er öffnete. Es war eine große Schrift mit lauter langen, feinen Strichen. Er wandte das Blatt. Die Unterschrift lautete Ludwiga Gasteiner. Was wollte die? Er las den Brief. »Meister, ich habe heute die Wanderungen gelesen. Fragen Sie nicht zum wievielten Male. Ich weiß es nicht. Sie sind ein großer Künstler. Ich habe das Bedürfnis, Ihnen zu sagen, wie sehr ich Sie bewundere. Ich finde nie die rechten Worte, verehrter Meister, wenn ich das Glück habe, Sie zu sehen. Aber ich muss es Ihnen sagen, heute nach einer schlaflosen, gepeinigten Nacht, in der ich Ihre Wanderungen zum dritten Mal in einem Zug gelesen habe. Ihre Ludwiga Gasteiner. Das Datum fehlte, doch die Adresse, 9. Bezirk, Severingasse 77, stand angegeben.« Sachsberger legte den Brief auf den Schreibtisch und dachte nach. Da waren nun Jahre um Jahre hingegangen, ohne dass sich ein weibliches Wesen um ihn gekümmert. Und er hat es eigentlich schon lange nicht einmal bedauert. Und nun kam alles auf einmal. Und er stellte sich vor, dass Fräulein Gasteiner ins Zimmer hereintrete, ihm inbrünstig die Hände küsste, wie sie schon einmal getan und Tränen drauf weinte. Er wusste, es würde ihm sehr wohltun. Am Tage darauf, als Herr Sachsberger ins Kaffeehaus trat, waren die Mitglieder der Begeisterung vollzählig versammelt. Auch Fräulein Gasteiner war da. Und wie Herr Sachsberger sich niedersetzte, gab sie ihm die Hand mit lächelnden Augen, die sie gleich wieder niederschlug, als wäre zwischen ihnen etwas sehr Süßes und Geheimnisvolles vorgefallen. Auf dem Tische lagen einige bedruckte Blätter. Es war das fertige Programm für den Vortragsabend. Sachsberger nahm eines. Er entdeckte seinen Namen und mit einem gelinden Schrecken las er: Drittens, Eduard Sachsberger, Abendstimmungen. Fräulein Ludwiga Gasteiner. Er wollte gleich etwas sagen, aber er getraute sich nicht recht. Es war ihm höchst peinlich. Es wurde sehr lebhaft über die Rede Linsmanns gesprochen, die Blink vor dem Eintreten Sachsbergers in ihren Umrissen vorgelegt hatte. Meyer fand, dass sie im ganzen Großen zu polemisch gehalten sei. »Feigling«, murmelte Stauffner. »Du irrst dich«, erwiderte Meyer sehr ruhig. »Ich finde es nur überflüssig, dass wir uns da eine Menge Leute auf den Hals hetzen, die uns ja schließlich gar nichts getan haben.« Die meisten schienen sich der Ansicht Meyers zuzuwenden. Als aber die Frage bereits vollkommen geregelt schien, fuhr plötzlich Linsmann drein. »Nein«, rief er, »ich lass mir meine Räte nicht ruinieren. Endlich einmal kann ich's den Leuten sagen, was ich auf dem Herzen hab. Ich hab kein Mitleid mit den Leuten, sie haben auch keins mit mir gehabt.« Man beruhigte ihn, man erklärte ihm, dass er ja als Vortragender in seinen Ton allen Hass hineinlegen könnte, welchen die Leute verdienten, die mit ihm kein Mitleid gehabt. Das würde sogar einen weit besseren Eindruck machen. Er gab sich endlich zufrieden. Man merkte das, obzwar er wiederholte, man muss es den Leuten einmal sagen, man muss es ihnen sagen. Als man dann zur Nummer 3 kam, wandte sich der etwas verstimmte Stauffner an Sachsberger, als wenn es sich um etwas ganz Beiläufiges handelte. »Sie haben dem Fräulein Gasteiner bereits die Abendstimmungen übergeben?« »Nein«, erwiderte Sachsberger. Stauffner zog die Stirn in leichte Falten. »Und wann?« fragte er. »Meine Herren«, sagte Sachsberger und lächelte etwas verlegen, »ich muss Ihnen was gestehen.« Alle sahen gespannt auf ihn, was ihn sehr unangenehm berührte. »Ich bin ein bisserl faul gewesen. Ja, wirklich, ich hab nichts gemacht. Gar nichts. Ja, schauen's mich nur an.« Er lachte in seiner Verlegenheit und sagte plötzlich sehr energisch, »keine Zeile hab ich geschrieben. Na, und was tun's jetzt mit mir?« Man schwieg. Es war viel peinlicher, als es sich Sachsberger vorgestellt hatte. Man schien sehr enttäuscht zu sein. Meyer sagte, »Schade, schade.« »Ja, was werden wir denn da machen?« sagte Stauffner. »Sie müssen's halt in die Zeitungen setzen«, sagte Sachsberger, der das Bedürfnis hatte, möglichst viel Heiterkeit ins Gespräch zu bringen. »So eine Notiz, der greise Dichter hat uns aufsitzen lassen.« »Bitte«, sagte der kleine Winder und war so befangen, dass das Wort ganz überlaut herauskam. »Bitte sehr, es ist ja Gott sei Dank so viel Schönes von Herrn Sachsberger vorhanden, dass wir...« Er sah im ganzen Lokal herum und schwieg. »Das ist wahr«, sagte Stauffner. »Wir haben ja die Wanderungen.« »Die Wanderungen«, flüsterte Fräulein Gasteiner, sah mit einem scheuen Blick Herrn Sachsberger an und starrte dann träumerisch vor sich hin. »Sind Sie einverstanden?« wandte sich Stauffner beinahe streng an Herrn Sachsberger, »dass Fräulein Gasteiner etwas aus den Wanderungen vorträgt?« »Bitte sehr«, erwiderte Sachsberger. Wie Fräulein Gasteiner seine Stimme hörte, sah sie wieder auf, als erwachte sie eben aus fernen Träumen. »Na gut«, sagte Stauffner, »also ist's ja die Sache in Ordnung. Aber was machen wir denn mit dem Programm? Da steht ja gedruckt, Abendstimmungen.« »Das tut ja nichts«, wandte Meyer in seiner ruhigen Weise ein. »Wir wählen eben Gedichte, oder Herr Sachsberger wird vielleicht Gedichte wählen, die so heißen könnten. Das ist ja nicht so schwer. Alle lyrischen Gedichte sind ja schließlich entweder Morgen- oder Abendstimmungen.« »Oder Nachtstimmungen«, setzte Friedinger mit so starker Stimme hinzu, als wäre dieser Spaß von höchster Wichtigkeit. Fräulein Gasteiner nahm nun das Wort. »Lassen Sie mich die Gedichte wählen«, sagte sie. »Wie es Herrn Sachsberger beliebt«, sagte Stauffner etwas unwillig und ging gleich auf Nummer 4 des Programms über. Sachsberger hörte nicht mehr recht zu. Er fühlte es, sein Geständnis hatte verstimmt. Daran hatten sie doch eigentlich gar nicht gedacht, dass er wirklich im letzten Moment zu faul sein würde. Am Ende empfanden sie es sogar als Undank. Nun ja, in einem gewissen Sinne. Endlich hatten sie ihn ja entdeckt. Sie scharten sich um ihn. Sie bekannten sich gewissermaßen als seine Schüler. Sie verbreiteten seinen Namen. Und nun, wie er ihnen die erste Gefälligkeit erweisen sollte, war er zu faul. Zu faul? Ja, wieso denn zu faul? Das war ja nur eine Ausrede gewesen und eigentlich eine recht alberne. Er hatte ja den guten Willen gehabt, er war ja ganze Stunden dagesessen und hatte nachgedacht. Er war doch erst gestern an der Donau herumgelaufen und hatte sein Gehirn zermartert. Es war ihm nur eben nichts eingefallen, oder er hatte die Stimmung nicht gefunden. Ja, warum hatte er denn das nicht gesagt? Kein Mensch hätte ihm das übel nehmen können. Alle hätten es begriffen. Mehr als das, sie wären vielleicht sogar angenehm berührt gewesen. Was hatte ihn nur veranlasst, eine Unwahrheit zu sagen, und noch dazu eine, die viel unvorteilhafter klang als die Wahrheit? Er kränkte sich beinahe. Er hatte die Empfindung, als wenn seine Stellung erschüttert wäre. Es nagte an ihm die ganze Zeit, während die jungen Leute längst nicht mehr daran dachten und die übrigen Programmnummern durchsprachen. Auch die feuchten Blicke, mit denen Ludwiga Gasteiner nun ab und zu sekundenlang an ihm hing, brachten ihn nicht aus seiner Misslaune. Und wie dann eine Pause in der Unterhaltung entstand, begann er plötzlich zu reden, ohne es sich früher eigentlich vorgenommen zu haben, und sagte, als wäre die ganze Zeit von nichts anderem gesprochen worden und als knüpfte er einfach an, also es war keine Faulheit. Sie müssen nicht glauben, dass ich Sie gerne hab aufsitzen lassen, meine Herren. Ja, wenn man so lang heraus ist aus dem Ganzen, wenn man ein alter Kerl worden ist, da kommt man nimmer so leicht in die Stimmung. »Natürlich, natürlich«, murmelten Meier und Blink, aber im Ganzen kümmerte man sich um die Bemerkung des alten Herrn sehr wenig. Es schien ihnen so ziemlich einerlei zu sein, ob er aus Faulheit oder aus Mangel an Stimmung nichts zusammengebracht hatte. Wie man heute das Kaffeehaus verließ, hing sich Linzmann, was noch nie geschehen war, ohne weiteres freundschaftlich in Sachsbergers Arm, wie er sonst zuweilen mit Friedinger oder einem anderen der Jüngeren zu gehen pflegte. Sachsberger fühlte sich ganz eigentümlich berührt. »So gute Freunde sind wir doch eigentlich nicht«, dachte er. Und es fiel ihm ein, wie immer sonst die Dinge stünden, er, Sachsberger, war doch immerhin, auch wenn er heute keine Zeile mehr schrieb, ein Mensch, der einen Beruf hatte. Er war das, was man mit einem gewissen Rechte ein nützliches Mitglied der menschlichen Gesellschaft nennt. Linzmann aber war, wenn er nicht mehr schrieb, und er schrieb ja längst nicht mehr, nichts, gar nichts. Ein zerknetschter Kerl, wie er sich selbst genannt, der nichts tun konnte, als schimpfen und sich von allen Leuten, selbst von kleinen Winder, Geld ausleihen. Und dieser Herr Linzmann hing sich jetzt kollegial in ihn ein. »Soll ich Ihnen was erzählen, Herr Sachsberger?« sagte er. »Ich habe Aussichten. Ich habe Aussichten.« Sachsberger sah ihn befremdet an und blieb stehen, bei welcher Gelegenheit er seinen Arm aus dem Linzmanns befreite. »Was für Aussichten?« »Einen Roman soll ich schreiben für eine Volkszeitung. Den Titel haben Sie mir schon gegeben.« »Wie? Psst. Ich möchte nicht, dass die davon was erfahren. Die täten mich ja verachten. Oder sie stellten sich wenigstens so. Na, werden schauen, was der Herr Stauffner mit 45 Jahren machen wird, wenn er keinen Kreuzer Geld hat.« »Einen Roman schreiben Sie?« Sachsberger konnte sich's nicht verhehlen, dass ihm das ein wenig imponierte. Ein Roman war ja immerhin ein Stück Arbeit, und davor hatte er Respekt. Hier wenigstens unter diesen Leuten musste es ihm auffallen. Da war ja gewiss ungeheuer viel Talent. Gearbeitet wurde aber eigentlich recht wenig. »Ja, ja«, sagte Linzmann, »in 6 Wochen wird er zum Erscheinen anfangen, beinahe ganz sicher. Können Sie mir 5 Gulden leihen?« »Ja«, sagte Sachsberger zu seiner eigenen Verwunderung, denn er lieh nur in den seltensten Fällen Geld her. Und er öffnete seine Brieftasche und reichte ihm diskret die gewünschte Banknote. Linzmann steckte sie in die Westentasche, ohne zu danken. Er nickte nur mit dem Kopf, hing sich wieder in Sachsberger ein, und während sie, als die Letzten der Gesellschaft, dem Gasthause zuschritten, sagte er, »Ja, so weit kommt man schließlich. Schundromane schreiben statt...« Stadt? Linsmann schwieg eine Weile, dann sagte er mit kurzem Lachen, Stadt gar nichts zu tun. Als Eduard Sachsberger am folgenden Nachmittag zu Hause saß, meldete ihm seine Haushälterin den Besuch einer Dame. Gleich darauf trat Fräulein Ludwiga Gasteiner ins Zimmer. Sie trat ganz unbefangen ein, mit einem heiteren Lächeln, als wäre sie erwartet worden, und streckte dem alten Herrn, der kaum Zeit hatte, sich von seinem Staunen zu erholen, ihre Hand entgegen. Sie trug einen kleinen Hut, eine gelbe Frühjahrsjacke und hatte ihre dunkle Boa um den Hals geschlungen. In der linken hielt sie einen roten Schirm und ein Buch. »Ich hoffe, Sie nicht zu stören«, sagte sie, während Sachsberger ihr einen Stuhl zum Sitzen anwies. »Aber ich musste Sie noch heute sprechen wegen der Wanderungen.« »Ach ja«, sagte Sachsberger, der vor ihr stehen geblieben war. Fräulein Gasteiner schlug den Schleier zurück und sah mit lebhaften Blicken im Zimmer umher. »Das echte Dichterheim«, sagte sie. Sie stand auf und ging aufs Fenster zu, wohin ihr Sachsberger folgte. Sie schaute eine Zeit lang schweigend hinaus. Es war ein schöner, heller Märztag, und die nahen Hügel des Wienerwaldes zeichneten sich in scharfen Umrissen ab. »Herrlich«, rief Fräulein Gasteiner aus, dann wandte sie sich um und reichte dem alten Herrn nochmals die Hand, als müsste sie ihn nun von Neuem begrüßen. »Mein Freund«, sagte sie mit etwas vibrierender Stimme. Sie wandte den Blick weg und wieder zum Fenster hinaus. Sachsberger erinnerte sich an die Sehnsucht, die er vor wenigen Tagen empfunden, dass dieses Weib ihm wieder die Hand küsste. Er empfand sie nicht mehr, seit sie in seinem Zimmer war. Irgendetwas an ihr gefiel ihm heute nicht. Und wie er sie so von der Seite näher betrachtete, wusste er auch schon was. Die gelbe Jacke war es, die ihn unangenehm berührte. Fräulein Gasteiner entfernte sich nun plötzlich vom Fenster mit einer nervösen Kopfbewegung, als müsste sie irgendetwas von sich abschütteln. Dann setzte sie sich an den Tisch, und während sie die Handschuhe von den Fingern streifte, sagte sie zu Sachsberger, »Wollen Sie sich nicht zu mir setzen?« Er nahm neben ihr Platz. Sie begann etwas geschäftsmäßig im Gegensatz zu dem früheren warmen Ton. »Ich habe die Wanderungen mitgebracht. Ich habe sie heute Nacht zum... Nun, ich habe sie wieder gelesen.« Sie blätterte während dieser Worte in dem Büchlein. »Und zwar mit der Absicht, diejenigen Gedichte anzustreichen, welche ich vortragen wollte. Es ist mir nicht gelungen. Jedes Gedicht hat seinen Strich bekommen.« Sie sagte das alles ganz kühl. »Nun komme ich zu Ihnen, Herr Sachsberger. Wählen Sie selbst.« Sie reichte ihm das Buch. Er hatte ein eigenes Vergnügen daran, dieses abgegriffene Exemplar in der Hand zu halten. Offenbar dasselbe, das von Meyer beim Antiquar entdeckt worden war. »Ja, Fräulein«, sagte er zögernd, »ob ich Ihnen da gerade gut werde raten können?« Und er blätterte nachdenklich. »Und dann, wir müssen ja Obacht geben, dass wir die Sachen erwischen, die zum Titel Abendstimmungen passen.« Sie lächelte. »Aber das ist ja vollkommen gleichgültig. Und wenn es Ihnen darauf ankommt, kann man ja den Titel auf dem Programm streichen und was anderes hinsetzen.« »Hier wäre vielleicht ein Gedicht«, sagte Sachsberger, der immerfort blätterte. Sie saß neben ihm, rückte nun noch näher und blickte in die aufgeschlagene Seite. Und sie begann zu lesen. Zuerst leise, dann lauter, endlich mit voller Stimme und vollem Ausdruck. Es war, als sei es ursprünglich gar nicht ihre Absicht gewesen, wirklich vorzutragen, als rissen die Verse selbst sie hin. Sachsberger hörte mit Behagen zu. Diese Verse vorlesen zu hören, war ihm ein süßer, noch nie gekosteter Reiz. Er dachte kaum daran, dass es gerade Fräulein Gasteiner war, die las. Er wusste auch kaum, ob ihm die Verse gefielen. Aber als Fräulein Gasteiner geendet hatte und es nun plötzlich still im Zimmer geworden war und sie nun einander ganz nahe saßen, da sah er wieder diese gelbe Jacke, die ihn störte, und ganz besonders ärgerte ihn jetzt ein sehr inniges Lächeln, das auf den Lippen des Fräuleins erschien und das zu dem eben gelesenen Gedicht gar keine Beziehung mehr hatte. Er schaute sogar weg, was sie für innere Bewegung nahm. Und sie begann sofort ein zweites Gedicht zu lesen, sehr laut, beinahe schrill. Er dachte, das wäre eine Gewohnheit vom Theater her, wo sie ja in großen Räumen vor vielen Leuten sprechen musste. Er stand auf und trat zum Fenster. Er versuchte sich vorzustellen, wie dieser Vortrag in einem größeren Raum wirken müsste. Er stellte sich den gefüllten Saal vor mit der lauschenden Menge und seine Verse, die er eben hörte, unter tiefem Schweigen durch den Saal tönen. Da klang es nun immer besser und das eindringliche Pathos der Vorleserin bekam seinen Sinn. Es war doch eigentlich schön, wie jedes Wort seinen Wert und mancher Vers, auf den er selbst kaum mehr geachtet hätte, ein neues, ungeahntes Leben bekam. Und am Schluss des zweiten Gedichtes sagte er: »Schön!« Sie wandte sich nicht einmal zu ihm, sondern las gleich weiter. Sie stand auf, das Buch in der Hand und sah ab und zu auf den alten Herrn, aber mit einem Blick, wie man auf einen Fremden, wie man auf das Publikum sieht. Das gefiel ihm sehr gut. Und dann blätterte sie fort, ein paar Seiten auf einmal nehmend, las noch ein paar Gedichte, wie sie ihr eben zufällig unter die Augen kamen. Plötzlich legte sie das Buch hin und ließ sich auf den Sessel niedersinken. Sie schaute auf Sachsberger, der regungslos nachdenklich am Fenster stand, und während ihr Antlitz einen leidenden Ausdruck annahm, fragte sie: »Sind Sie zufrieden?« Er wusste nicht recht, was zu erwidern, trat auf sie zu und reichte ihr beide Hände. Sie nahm sie heftig, blickte ihm zuerst in die Augen, dann beugte sie ihr Gesicht herab und küsste seine rechte. Er wollte sie zurückziehen, aber sie hielt sie so fest, dass er sie ihr lassen musste. Sie beugte sich so tief herab, dass er mit seinen Händen auch unwillkürlich ihre Augenlider fühlen musste. Endlich löste sie ihre Lippen von seiner Hand und schaute ihm ernst ins Auge. Auf dem Handrücken, den sie geküsst, hatte er die unangenehme Empfindung einer feuchten, kühlen Stelle. »Wenn sie es doch lieber nicht getan hätte«, dachte er und wusste kaum, warum. Er sprach gar nichts. Wenn sie ihm nicht die Hand geküsst hätte, so hätte er ihr sicher gedankt. Er wusste das. Nun aber war es ihm ganz unmöglich. Plötzlich sagte sie sehr hell und unbefangen: »Warum haben Sie mir denn eigentlich auf meinen Brief nicht geantwortet?« »Geantwortet?« wiederholte er mechanisch. »Nun ja«, sagte sie lächelnd. Er musste sich gestehen, daran hatte er keinen Moment lang gedacht. »Ihr Brief«, sagte er, »Ihr Brief hat mich sehr gefreut.« Sie sah ihn an mit einem leicht schmollenden Zug um den Mund, der sie um 10 Jahre älter machte. »Sehr gefreut«, wiederholte sie mit dem Ausdrucke eines Kindes, das man bös gemacht hat, »und mehr weiß er mir nicht zu sagen.« In diesem Augenblick hatte Herr Sachsberger die Empfindung, dass er das Fräulein am liebsten hinauswerfen würde. Er merkte ganz deutlich, nur solange sie seine Gedichte gelesen, war sie ihm erträglich gewesen. Sie merkte an dem leichten Zucken seiner Lippen, dass er nervös wurde, fasste aber auch das nur als Zeichen innerer Bewegung auf. Sie erhob sich nun, und als wenn sie plötzlich ein Recht dazu erworben, fing sie an, im Zimmer herumzugehen und die einzelnen Möbelstücke zu besichtigen. Sie tat das in ungezwungener kindlicher Weise. Sie blieb vor seinem Schrank stehen und fuhr mit dem Finger darüber, als wollte sie sich überzeugen, ob er bestaubt sei. Sie betrachtete das kleine Rauchtischchen und nahm die Aschenschale in die Hand, um sie genau anzusehen. Endlich blieb sie vor dem Schreibtisch und strich über die dunkelgrüne Mappe, die darauf lag. Und dabei, das irritierte Sachsberger am meisten, hatte sie immerfort diese unausstehliche gelbe Jacke an. Während sie vor dem Schreibtisch stand, sagte sie halblaut, als redete sie zu sich: »Hier also sinnt und schreibt er.« Sachsberger fürchtete schon, seine Ruhe zu verlieren. Er erwiderte aber mit leidlicher Fassung: »Nein, mein Fräulein, hier sinne ich nicht und schreibe ich nicht. Ich habe schon seit 30 Jahren nicht mehr gesonnen und geschrieben.« Sie erhob langsam ihren Blick, schaute den alten Herrn, der sich nun zu einem Lächeln zwang, um den unwilligen Ton seiner letzten Worte abzuschwächen, mit großen, traurigen Augen an, und dann sagte sie mit dem stillen und unwiderstehlichen Ausdruck der Prophetinnen: »Sie werden wieder schreiben.« »Nein!« rief er beinahe heftig aus. Sie war fast zusammengefahren und sah ihn jetzt ängstlich an. »Nein«, wiederholte er milder, »ich werde leider nicht mehr schreiben. Ich kann nicht mehr schreiben.« »Das wissen Sie nicht«, erwiderte sie, »denn Sie wissen nicht, wie der Applaus von hunderten begeisterten Zuhörern, wie das Lob der Presse, wie der Ruhm auf Sie wirken wird.« Sie sagte das ohne jede Übertriebenheit im Ton, mit wohltuender, ruhiger Bestimmtheit. »Der Ruhm!« Er machte eine abwehrende Handbewegung und hielt wieder inne. »Ja, der Ruhm«, wiederholte sie. Er schüttelte den Kopf, aber er fühlte sich merkwürdig versöhnt. In diesem Augenblicke läutete es an der Wohnungstür. »Sie erwarten vielleicht Besuch«, sagte Fräulein Gasteiner. »Nicht, dass ich wüsste«, erwiderte Sachsberger. Die Haushälterin trat ein und meldete, dass Herr Grossinger ihn zu sprechen wünschte. Fräulein Gasteiner hatte indessen begonnen, die Handschuhe anzuziehen. »Ich will Sie nicht weiter stören«, sagte sie. »Und ich denke, was die Gedichte anbelangt, so sind Sie mit den heute Gelesenen einverstanden.« »Ja, gewiss«, erwiderte Herr Sachsberger, der ein wenig verlegen geworden war, und begleitete sie zur Tür. Zu Grossinger, der eben eintrat, sagte er: »Entschuldigen Sie mich nur einen Moment«, und gab dem Fräulein noch bis zur Wohnungstür das Geleite. Sie drückte ihm zum Abschied beinahe heftig die Hand. Er trat wieder ins Zimmer und begrüßte Grossinger. »Meine Herren«, sagte der, »ich bild mir ein, Sie sind gestorben oder wenigstens schwer krank, weil man Sie schon 8 Tage oder länger im Wirtshaus nimmer zu Gesicht kriegt. Und derweil geht's Ihnen so gut.« Er schielte mit einem bedeutsamen Blicke der Tür zu. »Mir geht's immer gut«, antwortete Sachsberger in etwas gereiztem Ton. »Sehr schön, dass Sie sich zu mir heraufbemüht haben.« »Eigentlich«, unterbrach ihn Grossinger, »bin ich eine Deputation. Ich hätte Ihnen von uns allen eine gute Besserung wünschen sollen. Inzwischen sehe ich, dass es Ihnen ja gar nicht besser gehen kann.« Sachsberger entschloss sich, allen weiteren Späßen zuvorzukommen. »Die Dame, die Sie eben getroffen haben, ist eine Schauspielerin«, sagte er rasch. »Jawohl«, setzte er auf ein neckisches Lächeln Grossingers hinzu. »Und wenn Sie wissen wollen, warum sie bei mir war, so gehen Sie morgen über 8 Tag zum Vortragsabend des Vereins Begeisterung, wo diese Schauspielerin einiges aus meinen«, er zögerte und sagte dann fest, »aus meinen Werken vorlesen wird.« »Was?« fragte Grossinger erstaunt. »Was seien denn das für Witz?« »Es ist ganz ernst«, sagte Sachsberger. »Es ist nicht meine Gewohnheit, davon zu reden. Ich musste mit dem Fräulein einiges besprechen. Darum ist sie bei mir gewesen.« »Werke«, rief Grossinger aus, »gehen's, hör uns auf, öffentliche Vorlesung. Was liest's denn vor?« »Gedichte«, sagte Sachsberger. Hier setzte er hinzu, indem er von seinem Schreibtisch ein Exemplar der Wanderungen nahm, das nun immer dort zu liegen pflegte. Grossinger nahm das Buch in die Hand. »Richtig«, sagte er, »das sind Reime.« Und indem er lachend zu Sachsberger aufblickte, »alsdann sind wir eigentlich Kollegen.« Sachsberger wusste, dass Grossinger an seinen gereimten Toast von neulich dachte und erwiderte vornehm: »Beinahe.« »Und die Schauspielerin liest's vor«, sagte Grossinger verwundert den Kopf schüttelnd. »Sie, Sachsberger, da müssen wir doch alle hinein. Ja, na natürlich, das ist ja eine Grand Hetz.« Sachsberger biss die Lippen zusammen. »Sie werden nicht hineingehen«, sagte er energisch. »Und Sie werden auch so freundlich sein, den anderen nichts davon zu sagen. Oh, nicht meinetwegen. Aber da ist eine ganze Schar von hochbegabten Jünglingen, welche den Abend veranstalten. Da ist ein kunstsinniges, ernstes Publikum, das den Vortragsabend besuchen wird. Es handelt sich um eine künstlerisch bedeutsame Veranstaltung und, er ärgerte sich, weil Grossinger mit dem ganzen Gesicht zu seinen Worten lachte, und Leute, die davon nichts verstehen, passen da nicht hinein. »Aber regen Sie sich doch nicht auf. Es ist schon gemacht. Ich komme nicht. Gar keine Idee. Ich bin so froh, wenn ich mir den Stiefel nicht anhören muss. Und gar, wenn solche alte Schachteln zum Deklamieren aufgenommen werden.« Und wieder schielte er nach der Tür. Sachsberger schwieg. Er verachtete diesen Menschen. Ja, das war einer von denen, mit denen er bisher gelebt und geistig verkehrt hatte. Freilich war das einer der ungebildetsten. Aber sie waren ja doch alle vom gleichen Schlag. Alte Philister. Wie jung war doch er, der greise Dichter, gegen alle diese. Und er begriff so ganz, dass er unter diesen Menschen hatte verkommen müssen. Und damit schwand sein Zorn. Er fühlte sich vor sich selber entschuldigt. Die Grossingers hatten die Luft um ihn dick und dumpf gemacht. Da musste seine freie Dichterseele ersticken. Wie er aber nun eine halbe Minute gar nicht redete, taten dem gutherzigen Grossinger seine hämischen Worte leid, und er versuchte, sie zu mildern. »Na, nichts für ungut«, sagte er. »Die«, und er wies wieder nach der Tür, »die ist gar nicht so bitter. Schauspielerin, haben's gesagt. An was für einem Theater spielt's denn?« »Ich weiß nicht«, sagte Sachsberger gleichgültig, »wo sie zuletzt war.« Und in der Empfindung, dass er das dürfe, setzte er hinzu, »ich glaube in Berlin.« »Schön, schön«, sagte Grossinger. »Alsdann und jetzt«, setzte er nach einer kleinen Pause hinzu, »ein Vorschlag zur Güte. Kommen's mit ins Kaffeehaus.« »Jetzt«, sagte Sachsberger. »Na, freilich. Es geht auf Sechse. Der Major wart sicher schon auf mich. Und der Steininger und der Hildebrand sind gewiss auch dort. Ja, komm uns mit. Im Ernst, Sachsberger, wir haben uns wirklich Sorgen um Sie gemacht.« Sachsberger entschloss sich, mit Grossinger ins Kaffeehaus zu gehen. Allerdings nicht, um die Herren zu beruhigen, aber er spürte eine merkwürdige Sehnsucht in sich auftauchen, als Grossinger diese Namen nannte. Die Sehnsucht, bei einer Biarpartie zu kibitzen, ja sogar aufzuschreiben. Er begriff es eigentlich selbst nicht recht, aber er hatte heute mehr Lust, einer Biarpartie dieser dumpfen Philister zuzusehen, als den Gesprächen seiner jungen, begeisterten Freunde zu lauschen. »Gehen wir«, sagte er zu Grossinger. »Ich komm mit.« »Das ist eine Red«, rief Grossinger aus und biss die Spitze einer Kuba-Zigarre ab. Der Vortragsabend nahte heran, und die Stimmung war eine gehobene, trotz mancher Widrigkeiten, die der Verein Begeisterung zu erfahren hatte. Vor allem nahmen die Zeitungen nicht genügend Notiz von der bevorstehenden Veranstaltung. Man hatte an alle das ausführliche Programm geschickt, aber sie begnügten sich, einfach zu schreiben, am so und so vielten findet im Saal zum Silbernen Kreuz ein Vortragsabend des Vereins Begeisterung statt. Nur ein Blatt, mit dessen Redakteur Blink gut bekannt war, druckte das ausführliche Programm ab. Der Kartenverkauf, den Stauffner und Meyer besorgten, ging anfangs sehr flau. Einige Verwandte der jungen Leute hatten Karten genommen, und der kleine Winder, der sich redlich im Kreise seiner Verwandten bemüht hatte, kaufte 10 Billets, die er sofort bar bezahlte. Die Abende im Kaffeehaus verliefen unter bewegten Gesprächen. Im Gasthause wurden kleine Proben abgehalten. Einmal las Bolling Gedichte von Meyer, und Fräulein Gasteiner trug einen Monolog aus der Zenobia des Christian vor. Sie wurde bejubelt. Sachsberger war immer mit ihnen. Man benahm sich gegen ihn außerordentlich freundlich und hochachtungsvoll. Nur wollte es ihm bedünken, dass der ehrerbietige Ton der ersten Zeit nicht mehr vorhanden war. Doch er erklärte sich das. Er war nun so gut befreundet mit den jungen Leuten, dass die Ehrfurcht, die ja zugleich eine gewisse Fremdheit voraussetzt, wegfallen musste. er fühlte sich sehr wohl unter ihnen. Fräulein Gasteiner kam nicht regelmäßig. Wenn sie aber da war, setzte sie sich fast immer an seine Seite und pflegte ihn mit einem Blick anzusehen, in dem etwas Treues und Herzliches liegen sollte. Zuweilen redete sie ihn mit Meister an, und einmal, wie sie allein nebeneinander auf der Straße gingen, sagte sie ihm: »Mein lieber, lieber Meister.« Am Tag vor dem Vortragsabend, da man lang zusammenblieb, sprach sie das erste Mal von ihrem Besuch bei ihm. »Was macht denn mein liebes Dichterstübchen?« fragte sie. »Ist's noch so traulich wie einst?« Sachsberger fand das »einst« nicht am Platze, da es sich um einen Zeitraum von wenigen Tagen handelte, war aber sonst von der Frage angenehm berührt. Er behandelte die Schauspielerin respektvoll, aber sehr zurückhaltend. Im Ganzen schwankte er in seinen Empfindungen für sie. Zuweilen war sie ihm ganz sympathisch, plötzlich aber konnte er einen heftigen Widerwillen gegen sie bekommen, ganz besonders, wenn sie ihn mit jenem treuen Blick ansah. An dem letzten Abend wurde er von Meier gefragt, ob er unter seinen Freunden für den Abend tätig gewesen wäre. Er verstand anfangs nicht recht. Dann merkte er, dass auch er eigentlich einige Karten hätte anbringen sollen. »Ich hab ja keine Freunde«, meinte er. »Aber«, entgegnete Meier, »Sie müssen doch gerade in Ihren Kreisen einen großen Anhang haben.« »Mein Kreis«, sagte er, »die interessierten sich gerade für Poesie.« Und er erzählte dem jungen Manne von seinem Gespräch mit Grossinger. Meier lächelte. »Sie hätten sich doch nicht so ablehnend verhalten sollen. Was die Herren sich denken, ist einerlei. Wenn sie einmal drin sitzen, sind sie ja doch Publikum. Und das ist's, was wir brauchen. Je mehr, je besser.« Dieser Abend endete wieder einmal in vorgerückter Stunde sehr schön, nämlich mit einem Trinkspruch Staufners auf »unsern Sachsberger«. Den nächsten Tag verbrachte Sachsberger in angenehmer und ruhiger Stimmung. Er freute sich auf den Abend, auf die Vorlesung seiner Gedichte, auf den Applaus. An die anderen dachte er eigentlich wenig. Aber was hatten die noch alle vor sich? Ein ganzes Leben. Immerhin, manches mochte auch noch vor ihm liegen. Wenn Fräulein Gasteiner doch recht gehabt hätte und wenn der Ruhm... Nein, nein, er wollte lieber nicht zu viel erwarten. Am späten Nachmittag verließ Sachsberger seine Wohnung. Es war so warm, dass er den Überzieher über seinem schwarzen Gehrock offen tragen konnte. Eine halbe Stunde vor Beginn war er beim Silbernen Kreuz angelangt. Er musste den Hausflur, den Hof und dann einen kurzen Gang durchschreiten, in dem sich die Garderobe befand, um zur Saaltüre zu gelangen. Hier standen bereits Meier und Winder. Neben ihnen ein Hausdiener mit etwas zu langen, gewirkten weißen Handschuhen, der die Karten abnehmen sollte. Im Gang schien noch der ganze Geruch des eben vergangenen Faschings zu liegen. Kleine Tanzunterhaltungen pflegten hier abgehalten zu werden. Es roch nach Bier, Tabak, Mindern, Parfums, nach feuchten Kleidern, modrigem Holz und Gas. Meier führte den alten Herrn durch den Saal, der noch kaum beleuchtet war. Nur 3, 4 niedrige Gasflammen brannten an den Wänden. Die Tische waren schon gedeckt. Im Hintergrunde auf der Estrade stand ein kleines Tischchen mit 2 Kerzen drauf. Meier geleitete Sachsberger in das kleine Zimmer hinter dem Saal. Hier waren die Freunde versammelt, alle in schwarzen Salonröcken. Sachsberger wurde mit einem Hoch empfangen, das etwas gedämpft klang. Meier entfernte sich gleich wieder. Friedinger und Blink saßen an dem Komiteetisch, der in der Mitte des Zimmers stand, und tranken Bier. Linsmann ging das Manuskript seiner Rede in der Hand auf und ab, wobei er immer an den Kleiderständer stieß, auf dem die Röcke und Hüte hingen. Blink hatte beim Eintritt Sachsbergers mit Staufner konversiert, der auf dem Tisch saß und die Beine herunterbaumeln ließ. Christian und der Schauspieler Bolling waren in einer Ecke gestanden, wo sie in ein lebhaftes Gespräch vertieft waren, das sie gleich nach dem Hoch wieder aufnahmen. Sachsberger ging auf sie mit den Worten zu: »Na, Kinder, was habt ihr denn?« »Dieser Mensch«, erwiderte Bolling auf Christian weisend, »ist ganz einfach ein Narr.« »Du willst nicht. Das ist das Ganze«, sagte Christian. »Ich kann nicht unvorbereitet einen Monolog halten. Und noch dazu einen weiblichen. Es geht nicht. Ich blamiere uns beide.« »Ja«, fragte Sachsberger, »was für einen Monolog?« »Den aus der Zenobia«, sagte Bolling, »weil dieses Frauen«, er verbesserte sich, »weil Fräulein Gasteiner keine Lust hat.« »Wie?« rief Sachsberger besorgt. »Was ist's denn mit Fräulein Gasteiner?« »Sie ist krank«, sagte Christian. »Sie kommt möglicherweise nicht.« Sachsberger erschrak aufs Heftigste. »Das erzählen Sie mir nur so nebenbei. Wer wird dann meine Gedichte lesen?« »Richtig«, sagte Bolling. »Die Nummer müsste auch wegfallen.« »Ja, was fehlt denn dem Fräulein Gasteiner? Wann ist sie denn krank geworden?« rief Sachsberger aus. »Es ist nicht gefährlich«, entgegnete Christian. »Eine Migräne, die möglicherweise noch gut wird.« »Möglicherweise?« wiederholte Sachsberger beinahe weinend. »Ach was«, sagte Bolling, »gezankt haben sich die zwei wieder einmal, und nun will sie ihm einen Streich spielen, das ist alles. Migräne, haha, die Migräne von der Gasteiner, haha.« »Das ist rücksichtslos«, rief Sachsberger aus. Er dachte nur mehr an seine Programmnummer. Alles andere war ihm vollkommen gleichgültig. Blink, ohne näher zu treten, mengte sich ins Gespräch. »Keine Angst, Herr Sachsberger, die Gasteiner kommt, da seien Sie ganz ruhig.« »Wenn sie aber nicht kommt«, rief Sachsberger aus, »wer wird meine Gedichte lesen?« Alle schwiegen. Die Gedichte Sachsbergers waren ihnen vollkommen gleichgültig. Sachsberger hasste in diesem Moment die ganze Gesellschaft. Seiner Ansicht nach hätten sie ihn in heller Verzweiflung empfangen müssen, ihn umringen. »Wissen Sie schon, die Gasteiner kommt nicht, wir müssen den Abend absagen, verschieben.« Nichts von alledem. Sie hätten nicht kühler sein können. Wenn zum Beispiel Friedinger nicht gekommen wäre, um seine humoristische Novelette vorzulesen? Plötzlich sagte Blink kalt, »Hier ist sie.« Und schon sah man aus dem Halbdunkel des Saales eine weiße weibliche Gestalt hervorschweben, die sich der Tür näherte und endlich mit Meier an der Seite lächelnd eintrat. Es war Ludwiga Gasteiner in einer weißen, stark dekoltierten Toilette. Über den Schultern hatte sie einen etwas schäbigen Regenmantel hängen. In der Hand trug sie ein paar sehr lange, lichtgelbe Handschuhe. »Mir scheint gar, ich bin die Letzte«, sagte sie harmlos, indem sie nach allen Seiten lächelnd grüßte. Und indem sie sich gleich auf einen Sessel niedersinken ließ, nach einem tiefen Seufzer, »Ach, Kinder, ich hab schon geglaubt, ich werde euch absagen müssen. Mein Schädel war zum Zerspringen. 6 Antipyrinpulver habe ich genommen.« Meier ging wieder und schloss hinter sich die Türe. Im Saale begann man, die Gasflammen aufzudrehen. Die ersten Gäste waren eingetroffen. Sachsberger ärgerte sich jetzt ein wenig, dass er früher seiner Angst so unverhohlenen Ausdruck gegeben, insbesondere da er die Augen Blinks etwas ironisch auf sich gerichtet sah. Friedinger öffnete die Türe wieder zur Hälfte, sah in den Saal und wandte sich zu den anderen. »Leut«, sagte er. »Ich bin nur neugierig«, meinte Stauffner, »wie sich die Zeitungen verhalten werden. Ob die Neue Freie zum Beispiel wen schicken wird?« »Sicher nicht«, sagte Fräulein Gasteiner, »schon weil ich auf dem Programm stehe. Wenn die nur könnten, die hätten mich längst vernichtet.« »Die Zeitungen sind übrigens nicht die Hauptsache«, sagte Blink. »Auf das Publikum kommt's an.« Durch die halboffene Tür drang ein Geräusch von Sesseln, die gerückt wurden. Stauffner blickte in den Saal. »Er fühlt sich«, sagte er. »Und doch war's ein Unsinn«, meinte Bolling, »dass du Tische hast aufstellen lassen. Das stört die Stimmung, wenn die Kerle essen.« »Im Gegenteil«, erwiderte Stauffner. »Außerdem ist strenger Auftrag gegeben, dass während der Produktion nicht serviert wird.« »Nun«, wandte sich Fräulein Gasteiner jetzt an Sachsberger, »schon sehr aufgeregt?« Er ärgerte sich über die Frage. »Keine Angst«, meinte Blink, indem er den alten Herrn ermutigend am Arm nahm. »Viel kann nicht geschehen.« Er wurde wahrhaftig wie ein Debütant behandelt, wie einer, dem man Mut zusprechen muss, der Nachsicht nötig hat. Er erwiderte gar nichts. Fräulein Gasteiner legte das Buch vor sich hin auf den Tisch und schien die Gedichte zu überlesen. Zuweilen schaute sie mit einem Lächeln zu Sachsberger auf. Linzmann begann plötzlich laut zu sprechen. »Hochverehrte Damen und Herren, seit Jahren tobt der Kampf in den blühenden Fluren deutscher Kunst.« »Seit Jahren«, er murmelte weiter. Bolling stand vor einem Spiegel und übte sein Mienenspiel. Draußen wurde es immer lauter. Man hörte die Stimmen der ankommenden Gäste. Vernehmlicher wurden Tische und Sessel gerückt. Sachsberger warf einen Blick in den Saal und nun verspürte er das erste Mal leichtes Herzklopfen. Ja, wahrhaftig, da kamen sie. Das waren die Leute, die nun still dasitzen und eine Viertelstunde lang ununterbrochen seinen Versen lauschen würden. Das waren die Leute, die in die Hände klatschen und staunen würden, dass der Dichter dieser Verse jahrzehntelang unbekannt geblieben war. Meier trat herein. »In 5 Minuten können wir beginnen. Es ist bald 7:45.« »Ist wer von den Zeitungen da?« fragte Stauffner. Meier schüttelte den Kopf. »Es ist übrigens möglich, dass ich den einen oder den anderen nicht kenne.« »Linzmann«, sagte Stauffner, »machen Sie sich bereit.« »Bin schon längst bereit«, erwiderte jener. Fräulein Gasteiner sah Sachsberger lächelnd an und flüsterte, »Ja, jetzt wird's ernst.« »Linzmann, hinaus«, sagte Stauffner. Linzmann räusperte sich, trat hinaus in den Saal und blieb einen Moment an der Türe stehen, ohne vom Publikum bemerkt zu werden. Dann, nach einem tiefen Atemzug, stieg er die paar Stufen zum Podium hinauf, legte das Manuskript vor sich hin und setzte sich nieder. Einige Leute riefen »Bravo!« Eine gewisse Bewegung entstand im Saal. Die Herren im Komiteelokal stellten sich nahe zur Türe, die halb offen blieb, so dass sie kein Wort von dem Vortrag und von dem Eindruck verlieren konnten, den die Rede auf das Publikum machen musste. Der kleine Winder stand an der Eingangstüre und winkte mit den Augen einer sehr jugendlichen Gesellschaft zu, lauter Kollegen vom Gymnasium her, bei denen er für die Begeisterung Propaganda gemacht hatte. Und Linzmann begann. »Hochverehrte Damen, hochverehrte Herren, seit Jahren tobt der Kampf der Geister in den blühenden Fluren deutscher Kunst.« Es war fast vollkommen still im Saal. Während des Vortrags erschienen noch ein paar junge Menschen, die aber, um keine Störung zu verursachen, an den Türen stehen blieben. Linzmann sprach mit volltönender Stimme, und die großen Worte von dem Banner des Ideals, von der echten und keuschen Kunst, von dem ehrlichen und bescheidenen Streben, klangen in manchen Momenten so frisch und rein, als kämen sie aus der Brust des Redners tief empfunden hervor. Dem Vortrag folgte starker Applaus, und die Stimmung im Saal war gut. Linzmann musste sogar noch einmal vortreten und sich verbeugen. Blink selbst war über die Wirkung der Rede beinahe unangenehm erstaunt. Er ärgerte sich jetzt, dass er sie nicht selbst gehalten hatte. Sie war ja fast ganz von ihm. Halb ironisch drückte er Linzmann die Hand. Dieser dankte mit Überzeugung. Sachsberger hatte sich eigentlich gelangweilt. Im Laufe der letzten Woche hatte er alle diese Phrasen bis zum Überdruss gehört und das Pathos Linzmanns imponierte ihm nicht mehr. Fräulein Gasteiner stand, während er an der Tür lehnte, hinter ihm und manchmal spürte er den Hauch ihres Atems in seinen Haaren. Nach einer kurzen Pause trat Stauffner hinaus. Er schaute, bevor er anfing, im Publikum umher und trug dann eine Ballade vor. Es war das Erste, was Sachsberger von ihm zu hören bekam. Neben ihm sagte Friedinger zu Blink, der Mann hätte doch eigentlich in den letzten 3 Jahren wieder mal was Neues dichten können. Stauffner wurde im Laufe der Deklamation sehr heftig. Er überschrie sich so, dass er mit der Stimme einmal umschlug. Unwillkürlich sah sich Sachsberger nach Fräulein Gasteiner um, die mit dem ganzen Gesicht lachte. Bolling hielt sich, scherzweise natürlich, die Ohren zu. Auch aus dem Publikum war leises Kichern vernehmbar. Stauffner mäßigte sich aber wieder und alles ging gut vorüber. Nach der Ballade gab es einigen nicht sehr lauten Applaus. Stauffner las dann noch 2 kleine Gedichte, die besser wirkten. Er schien aber nicht ganz zufrieden, als er nach 2-maligem Hervorruf zu den Freunden zurückkehrte. Nun sollten die Abendstimmungen kommen, wie es noch immer auf dem Programm hieß. Das Benehmen der jungen Freunde war nicht so, wie Sachsberger es erwartet hatte. Sie plauderten miteinander, ohne sich um ihn zu kümmern, als ginge sie die Sache weiter nichts an. Nur Fräulein Gasteiner fasste ihn heftig bei der Hand. »Jetzt entscheidet sich der Abend«, flüsterte sie ihm zu. Plötzlich fuhr ihm durch den Kopf, was alles von der nächsten Stunde abhing. Er dachte an einen rauschenden, betäubenden Erfolg, der ins Weite dringen konnte. Er dachte an ein gerührtes Staunen des Publikums, wenn man ihn selbst zu Gesicht bekäme. Und er dachte auch an ein schallendes Gelächter, das sich während der Vorlesung erheben und ihn vernichten würde. »Glück auf«, flüsterte es da neben ihm. Es war die Stimme des Fräulein Gasteiner gewesen, das den Arm Meyers genommen hatte und nun hinausschritt. Er drückte ihr rasch die Hand. In diesem Augenblick war er ihr sehr gewogen. Wie sie auf das Podium trat, ertönte Händeklatschen so lebhaft, wie es bisher noch nicht zu hören gewesen. Sachsberger freute sich darüber. Hinter ihm Stauffner, Blink, Friedinger redeten miteinander. Er drehte sich um und rief ihnen ein »Psst« zu. Er konnte noch sehen, wie sie einander lächelnd ansahen. Von nun ab hielt er die Augen fest auf Fräulein Gasteiner gerichtet. »Abendstimmungen«, sagte sie. Sie las ruhig in einem wiegenden, sinnlichen Ton, der ihm ganz fremd vorkam. Im Publikum war es vollkommen still. Und wie er sich die Leute anschaute, konnte er sehen, dass die Blicke aller an der Vortragenden hingen. Wie das Gedicht zu Ende war, blieb es still. Sachsberger begriff das gar nicht. Dann dachte er, man wüsste vielleicht nicht, dass es schon zu Ende wäre. Da begann aber auch schon der Applaus. Die Sekunde zwischen dem letzten Wort und dem Beginn des Beifalls war ihm sehr lang erschienen. Fräulein Gasteiner neigte leicht den Kopf zum Dank und las weiter. Sie las noch 3 Gedichte, die alle mit Beifall aufgenommen wurden. Nur schien es Sachsberger, dass sie dem Publikum nicht genug Zeit ließ, sich auszutoben und ihn immer um ein Endchen Applaus brachte, indem sie ein neues Gedicht begann. Wie sie aber geendet hatte und Meyer sie vom Podium herunter begleitete und der Applaus noch fortwährte, fasste sie Sachsberger bei der Hand, um ihn hinauszuziehen. Er wollte durchaus nicht. Sie ging allein hinaus und es wurde ihr durch den Saaldiener ein kleiner Lorbeerkranz überreicht. Und wie sie mit ihm abging und der Applaus neuerdings erschallte, fasste sie den Dichter wieder bei der Hand und er musste sich nun endlich doch hinausführen lassen. Ja, nun war der Augenblick da. Der Beifall umbrauste ihn. Er empfand nichts Besonderes dabei, kaum die Verlegenheit, die er eigentlich gefürchtet. Er musste noch ein 2. Mal hinaus, jetzt ohne das Fräulein Gasteiner, und es war ihm doch ein wenig sonderbar, wie er das Geräusch klatschender Hände und lautes Bravo-Rufen hörte. Er verbeugte sich einige Male, dann wandte er sich der Tür zu. Da hörte er, während gerade das Klatschen schwächer wurde, eine Stimme ein bisschen hinter ihm oder von der Seite her. Er konnte es nicht recht unterscheiden, aber die Worte hörte er ganz deutlich, so leise sie gesprochen waren. »Armer Teufel!« Er wollte sich umschauen, aber er fühlte, dass das komisch aussehen würde. Der Applaus endete. Er hörte, wie nun das Gemurmel des Publikums wieder anfing. Er blieb, als gäbe es für ihn keinen anderen Platz an der Türe stehen, wo er früher gestanden war. Und jene Worte klangen noch fort in ihm. Armer Teufel! Was sollte das heißen? Warum? Warum? Und während ihn nun die jungen Freunde umringten, ihm die Hand drückten, ihn beglückwünschten und das Fräulein Gasteiner ihm ihren Lorbeerkranz um den Hals hing, dachte er bei sich, warum, armer Teufel? Was soll das bedeuten? Weil ich alt bin? Sehe ich so kläglich aus? Oder habe ich mich nur beim Verbeugen so lächerlich benommen? Und wie er die Worte »armer Teufel« immer wieder in seinen Ohren klingen hörte, nahmen sie einen immer traurigeren, mitleidsvolleren Ausdruck an. Tränen rannen ihm über die Wangen. Aber er wusste es, es war nicht Rührung über seinen Erfolg. Nein, es war ein quälender Schmerz. Der Zorn über die unbegreiflichen Worte irgendeines Unbekannten, den er nie finden würde. Aber die jungen Leute um ihn glaubten ganz gut zu begreifen, warum der alte Herr weinte. Und Friedinger sagte zu Blink, »Es ist ihm wohl zu vergönnen.« Und noch immer stand Sachsberger wortlos neben der Türe. Auch jetzt noch, als Bolling auf dem Podium erschienen war, um einige Gedichte von Geibel, Lenau und Goethe vorzutragen. Da schaute er auf und er erblickte sich plötzlich in dem Spiegel, der gerade der Türe gegenüber hing. Sein Blick kam ihm fremd, beinahe unheimlich vor. Es war merkwürdig, wie das Weinen seine Züge verändert hatte. Und da um den Hals, ach ja, das war ja noch der Kranz, den ihm die Gasteiner umgehängt hatte. Er entfernte ihn und legte ihn auf ein Fauteuil. Die anderen blieben nahe bei der Tür, um Bolling zu hören. Er setzte sich nun an den Tisch, ihm gegenüber nahm Fräulein Gasteiner Platz. »Nun waren Sie zufrieden«, flüsterte sie ihm innig zu. Er nickte nur. Dann fiel ihm ein, dass er ihr ja noch danken musste. Er streckte ihr über den Tisch die Hand hin und sagte, »Ich danke Ihnen.« »Warum sind Sie denn so traurig?«, fragte sie. »Ich? Oh nein«, sagte er. Es war unfassbar, wie ihn das quälte. Es war, als hätte ihm einer plötzlich ein tiefes Leid gezeigt, das auf ihm lastete und von dem er bisher nichts gewusst hatte. Er blieb sitzen, fühlte sich ganz abgespannt und müde. Nachdem Bolling unter viel Beifall geendet, trat wieder die Gasteiner auf und trug den Monolog aus der Zenobia vor. Die Türe zum Saal war halb offen und Sachsberger konnte jedes Wort hören. Es war aus dem ersten Akt, den Sachsberger schon gelesen hatte. Er fand den Monolog hohl und langweilig. Und wie sie geendet, brach wieder ein lebhafter Beifall aus. Sie wurde zweimal gerufen. Wenn er so überlegte, geklatscht wurde eigentlich immer. Und er wusste nicht mehr recht, ob nach seinen Gedichten der Beifall beträchtlich größer gewesen war als nach den anderen Vorträgen. Und es war doch unwahrscheinlich, dass man nun, wenn Christian sich verbeugt, hinter ihm »armer Teufel« gesagt hätte. Man hätte vielleicht gesagt »talentloser Kerl« oder »langweiliger Patron«, aber »armer Teufel«? Nein, das nicht. Er stand auf und beglückwünschte Christian, der eben mit Fräulein Gasteiner an den Tisch trat. Sie sagte dem jungen Manne leise, »Hast es nicht um mich verdient?« Christian küsste sie auf den Arm. Sachsberger stellte sich wieder während der nächsten Nummer zur Tür und betrachtete die Leute mit dem unbestimmten Wunsche, doch denjenigen zu finden, von dessen Lippen jene Worte gekommen sein mochten. Es war unmöglich. An einem der vorderen Tische erkannte Sachsberger einige Leute, die er im Kaffeehaus der Begeisterung zuweilen gesehen hatte. Auch einige junge Mädchen waren da, die, als sein Kopf wieder in der Tür erschien, sich gegenseitig anstießen und die er lispeln hörte: »Der Sachsberger!« Aber im Ganzen war das Publikum schon wieder aufmerksam und horchte auf Bolling, der Meyers Gedichte vortrug. Die kannte Sachsberger. Sie waren aus dem Buche, das ihm der junge Mann seinerzeit überreicht hatte. Es waren leidliche Verse. Ob sie wohl ebenso gut waren wie die seinen? Ob sie am Ende besser waren? Es war ihm wieder einmal alles so unklar. Er fragte sich, ob es wohl eine so besondere Kunst wäre, als junger Mensch ein paar leidliche Verse zusammenzubringen, und ob er selber eigentlich mehr geleistet. Aber die hatten ihn ja doch entdeckt und verehrten ihn. Das musste doch alles einen Grund haben. Bolling hatte geendet, und wieder brach der Beifall los. Es war schon zu dumm. Immer und immer wieder das Bravo und immer dieses Zusammenschlagen der Hände. Sollte es immer dasselbe sagen? Alle wurden bejubelt, aber nur er war der arme Teufel. Warum? Warum? Vielleicht bezog es sich auf seinen Rock? Nein, nein, er war ja ganz tadellos, elegant beinahe. Ärmlich sah er überhaupt nie aus. Es konnte sich nur darauf beziehen, dass er jetzt erst als Greis die verdiente Anerkennung gefunden. Es war ja auch nichts Böses in den Worten gelegen, gewiss nicht. Warum machten sie ihn dann nur entsetzlich traurig? Zwei gute Augen sahen ihn jetzt von drüben an. Es war der kleine Winder, der treu und pflichteifrig an der Tür stand. Und nun, wie er seine ehrfurchtsvollen Blicke bemerkt sah, rasch wegschaute. Als letzter kam Friedinger, der eine lustige Novellette aus dem Studentenleben zum Besten gab. Er hatte das dankbarste Publikum. Es hatte sich allerdings schon ein wenig gelichtet, aber die Anwesenden lachten viel und zum Schluss wurde er stürmisch gerufen. Einige von den Bekannten und Verwandten der Komiteemitglieder kamen nun, nachdem das Ganze vorüber war, in das kleine Zimmer und hatten die üblichen liebenswürdigen oder begeisterten Worte für die Freunde. Einige Herren, die Sachsberger gar nicht kannte, traten auf ihn zu und beglückwünschten ihn. Nach und nach hatten sich alle Leute entfernt, mit Ausnahme von einigen, die noch an ihren Tischen sitzen blieben, ein letztes Glas Bier zu trinken. Der kleine Winder war hereingekommen und sagte errötend zu Sachsberger: »Es war wirklich sehr schön.« Die Freunde setzten sich zusammen, tranken ziemlich viel und waren sehr lustig. Sachsberger aber stahl sich davon. Er setzte sich allein in einen Wagen und fuhr nach Hause. Wie er in der Ecke mit geschlossenen Augen lehnte, dachte er, dass nun der Abend vorbei war, auf den er sich so sehr gefreut. Und was nun? Ach, der Ruhm war das freilich nicht. Einige Leute sprechen vielleicht heute noch von ihm und sagen, das waren schöne Gedichte, die vom Sachsberger. Und andere, ja, wenn man den zur rechten Zeit kennengelernt hätte. Und manche sagen, armer Teufel. Wo mag er sein, der das gesagt? Der Einspänner rüttelte ihn auf dem Pflaster hin und her und die schlecht eingefügten Scheiben klirrten. Und Sachsberger war trauriger, als er es seit langem gewesen. Am nächsten Morgen wachte Sachsberger in dumpfer Verstimmung auf. Die mechanische Beschäftigung des Vormittags im Büro tat ihm wohl, da sie ihn nicht recht zur Besinnung kommen ließ. Auf dem Nachhauseweg vom Mittagmahl wunderte er sich, wie warm es war. Kleine Mädchen auf den Straßen verkauften Veilchensträußchen. Die Spaziergänger hatten schon alle den gemächlichen Schritt, mit dem man an den ersten lauen, schönen Tagen flaniert. Der Frühling war da. Sachsberger öffnete, in seiner Wohnung angelangt, das Fenster. Die Luft, die von außen kam, tat ihm wohl. Er stützte seine Ellbogen aufs Fensterbrett und sah hinaus. Da wurde er müde, die Augen fielen ihm zu. Und wie ihm der gestrige Abend einfiel, kam ihm der sehr fern vor. Es ließ ihn nicht ruhen. Bald trieb es ihn ins Kaffeehaus, und auf dem Weg kam eine heftige Neugier über ihn, was in den Zeitungen stehen mochte. Er fand die Gesellschaft in erregter Stimmung, und ihn begrüßte man wie einen guten Kameraden ohne viel Ehrerbietung. In den Morgenblättern stand nichts. Auch in den bisher erschienenen Abendblättern war nichts zu finden. Staufner ärgerte sich besonders. »Wenn wir es allein wären, gut, so möchte ich ja nichts sagen«, meinte er. »Wir sind junge Leute, es ist die alte Manier, uns Klötze vor die Füße zu werfen. Aber wir haben doch einen unter uns, der«, und er schaute auf Sachsberger, dem ganz unbehaglich zumute war, »er wäre lieber nicht da gewesen.« In diesem Augenblick legte der Kellner ein neues Abendblatt auf den Tisch und Staufner unterbrach sich sofort. »Vielleicht steht da was drin.« Er nahm es in die Hand. Sofort hatte sein Blick eine Notiz entdeckt. »Da steht was«, sagte er. Und Sachsberger fühlte in diesem Augenblicke ein leises Herzklopfen. »Ah«, rief Staufner aus, während sich sein Gesicht verdüsterte. »Nun, was gibt's? Lies! Lies! Hört!« Er las. »Ein literarischer Verein, der den vielversprechenden Namen Begeisterung trägt, hat vorgestern einen Vortragsabend veranstaltet. Einige junge Herren, wir müssen übrigens konstatieren, dass einige dieser jungen Herren bereits ziemlich angejahrt waren, haben das dringende Bedürfnis empfunden, ihre mehr oder minder gelungenen Produkte einigen gutmütigen Freunden vorzulesen oder durch einige in weitesten Kreisen unbekannte Kunstgrößen vorlesen zu lassen. Dagegen wäre ja gewiss nichts einzuwenden, und wir wollen den jungen Herren ihr harmloses Vergnügen nicht stören. Für überflüssig hielten wir es nur, den zahlreichen Unbeträchtlichkeiten eine Art Programmrede vorauszuschicken, in welcher sich die jungen Herren als die berechtigten Herolde einer allein selig machenden Kunst aufzuspielen belieben. Nun, wir müssen es sagen, Trompeten können die jungen Herren, aber sonst nicht viel.« »Idiot«, setzte Staufner so eilig hinzu, als lese er die Unterschrift des betreffenden Rezensenten. Ein kurzes Schweigen trat ein. Das Blatt wurde Staufner entrissen und ging von Hand zu Hand. »Infamie! Das ist die Wiener Kritik! Freche Fälschung! Journalistenwitz! Kretter! Wer mag das sein?« Fräulein Gasteiner trat eben ein und sah, wie sich fast alle zugleich über das Blatt beugten, einige sitzend, einer über den Kopf des anderen hinübersehend. »Was habt ihr denn da?« Sie setzte sich nieder und las mit. Wie sie zu Ende war, sagte sie nichts weiter als: »Das habt ihr Herrn Linzmann zu verdanken.« »Wie?« sagte dieser drohend. »Gewiss«, erwiderte Fräulein Gasteiner. »Ihrer Rede.« Linzmann sprang auf, wollte etwas erwidern, man hielt ihn auf den Sessel nieder. Er schüttelte verächtlich den Kopf und murmelte nur etwas sehr Böses zwischen den Zähnen. »Warum sagen Sie, ihr habt das zu verdanken?« sagte Staufner. »Sie sind wohl auch ein bisschen dabei beteiligt.« »Von mir ist gar keine Rede«, erwiderte Fräulein Gasteiner kalt. »Entschuldigen Sie«, schrie Staufner, »hier steht's! In weitesten Kreisen unbekannte Kunstgrößen. Ich kann lesen, das bin aber doch nicht ich.« »Wohl nur ich«, höhnte Bolling. »Wahrscheinlich«, erwiderte Fräulein Gasteiner. »Dass es sich nicht auf mich bezieht, kann ich euch sogar beweisen.« Sie zog ein Schriftstück aus der Tasche ihres Kleides. »Ich habe eben unterschrieben.« »Für Groß-Edlersdorf«, schrie Staufner, der vollkommen die Fassung verloren hatte. »Nein, für Neuruppin«, erwiderte Fräulein Gasteiner ruhig. Staufner lachte kurz auf. Christian schaute mit einem angstvoll fragenden Blick zu der Schauspielerin hinüber. Sachsberger bemerkte es. Und im selben Augenblick sagte Fräulein Gasteiner mit einem Seitenblick auf den alten Herrn: »Meiner Kunst soll mich nichts mehr entfremden.« »In Neuruppin«, sagte Friedinger, »möchte der Staufner auch mit seinen Balladen Erfolg haben.« »Du bist ein Ochse«, schrie Staufner, »hier steht kein Wort von meinen Balladen. Ich weiß sehr wohl, was dieser Idiot mit seinen boshaften Bemerkungen gemeint hat. Ich weiß es.« »Gebt acht«, sagte Meier, »die dort«, und er wies auf den Nebentisch, »haben die Sache sicher auch schon gelesen.« In der Tat hatten sich vom Tisch der Talentlosen einige flüchtig nach ihnen umgewandt. Sachsberger saß schweigend da, während die Rufe und Reden ihn umschwirrten. Er begriff es noch nicht recht. Er hatte das Blatt gesehen. Es war dasselbe, in welchem vor wenigen Tagen die Notiz erschienen war, dass unter anderem auch der greise Dichter Sachsberger seine Mitwirkung zugesagt habe. Und nun nach einer freundlichen, ja hochachtungsvollen Erwähnung diese höhnischen Worte, mit denen ja gerade er getroffen wurde. Es war ihm unfassbar. Er fragte sich, was er den Leuten denn eigentlich getan hätte. Einige junge Herren, von denen einige recht angejaht, ja, war es denn gestattet, einen redlichen Menschen, der nichts Böses verübt, in dieser Weise zu behandeln? Angejaht. Das war spöttisch gesagt. Er fühlte es wohl. Über sein Alter machte man sich da lustig. Darüber, dass er, der alte Narr, sich dem Kreis dieser Jungen zugesellt, zu denen er ja gar nicht mehr gehörte, mit denen im Verein er sich als Anfänger bekannte. »Und diese da, warum sagten sie denn jetzt nichts? Warum erklärten sie ihm denn nicht, dass ja möglicherweise ihre kleinen Versuche noch nichts Rechtes bedeuteten, dass sie aber nach wie vor in Verehrung sich vor ihm neigten? Ja, warum entschuldigten sie sich nicht, wie es sich doch gebührt hätte, und redeten da durcheinander und sprachen von sich und immer wieder von sich und erklärten nun, dass sie doch große Genies wären und es den Leuten schon zeigen wollten?« Und nun wandte sich gar Stauffner an ihn, und mit einem unverkennbar sarkastischen Ton in der Rede sagte er, »Na, und wie ist's denn Ihnen zumut, Meister Sachsberger?« »Mir?« fragte er, konnte aber nicht mehr sagen. Er spürte, dass dieser Meister nicht ehrlich gemeint war. »Na«, meinte Meier lächelnd, »zum Verzweifeln ist kein Grund. Selbst wenn der Idiot zufällig recht hätte, dass wir nichts geboten haben. Nächstens machen wir es halt besser, was?« setzte er hinzu und schaute Sachsberger an, als könnte sich diese Bemerkung auch auf ihn beziehen. »Meine Herren«, sagte dieser mit leicht zitternder Stimme, »ich hab's so gut gemacht, als ich kann. Es hat Ihnen ja doch auch gefallen.« »Aber«, riefen die anderen, »wer spricht denn von den Wanderungen? Hoch die Wanderungen, hoch Sachsberger!« Sachsberger wehrte mit der Hand ab. »Na, ich mein nur, ich bin keiner von denen, die es noch besser machen werden. Ich bin doch ein bisserl zu alt dazu.« Er lächelte bitter. Die Unterhaltung wurde etwas ruhiger und die Stimmung versöhnlicher. Man kam überein, dass man sich über diese alberne Notiz viel mehr als nötig aufgeregt hätte. Das passierte allen im Anfang. Ja, wenn nur erst die Bücher erscheinen würden, an denen sie jetzt schrieben, solchen Bübereien ist eben jeder ausgesetzt. »Also, zum Teufel, Winder«, sagte Friedinger, indem er dem Kleinen, der recht verdutzt dasaß, auf die Schulter schlug. »Kein so trauriges Gesicht, mach dir nichts draus.« »Ich kann ja nichts dafür«, sagte Winder so ernsthaft und trübselig, dass die anderen lachen mussten. Der Kellner kam in diesem Moment und brachte wieder ein Abendblatt. Es war eine der weniger verbreiteten Zeitungen, die sie sonst nie lasen. Stauffner nahm sie heute aber sofort zur Hand. »Da steht nichts drin«, sagte Friedinger. »Holla«, sagte Stauffner und erhob den rechten Zeigefinger. Alle schwiegen und er las. »Gestern fand ein Vortragsabend des bestbekannten«, er blickte auf, »bestbekannten literarischen Vereins Begeisterung statt. Von den jungen Autoren selbst, zum Teil von bewährten deklamatorischen Kräften, wurden Gedichte und Novelletten zur Vorlesung gebracht, welche beim Publikum lebhaften Beifall fanden. Die jungen Dichter, wir nennen unter anderem die Namen Stauffner, Meier, Christian, Sachsberger, Linzmann, berechtigten zweifellos zu schönen Hoffnungen, wenn auch noch nicht in allen der gärende Most zum kräftigen Wein geworden ist.« Stauffner legte das Blatt hin und zunächst schwiegen alle. »Na, das geht ja«, meinte er schließlich. »Das geht?« fragte Bolling mit unverkennbarem Hohn. »Gewiss, es ist doch immerhin, na, es ist doch der gute Wille da.« »Finden Sie?« fragte Bolling noch höhnischer. »Nun ja, guten Abend.« Er lachte kurz auf, nahm seinen Hut und entfernte sich. »Schauspielereitelkeit«, flüsterte Friedinger dem Christian zu, ohne zu bemerken, dass dieser neben Fräulein Gasteiner saß, deren Hand er hielt, um sie am Fortgehen zu hindern. Sie sagte endlich blass vor Wut, »Köstlich finde ich eins, dass Herr Linzmann nach der von Herrn Blink verfassten Programmrede ein hoffnungsvoller Dichter ist.« »Wer sagt Ihnen«, erwiderte Linzmann, »dass der Mann meine anderen Werke nicht gelesen hat?« »Er hat sie gelesen«, sagte Meyer bestimmt. »Wieso?« »Die Notiz«, sagte Meyer, »verdankt ihr mir.« »Wie? Was?« »Red keinen Unsinn.« »Es ist so. Ich bin nämlich vom nächsten Monat an Theaterrezensent bei diesem Blatt, und da hab ich meine Verbindungen benützt.« »Von dir?« wiederholte Stauffner. »Jawohl.« »Dann bist du ja ein ganz ordinäres Subjekt«, schrie Stauffner und brachte damit die ungewisse Stimmung zu plötzlicher Klarheit. »So«, und er haute mit der Hand auf das Blatt, »so schreibt ein Freund über uns. Mit diesen läppischen Floskeln, die nichts sind und nichts heißen, tust du uns ab.« »Gärender Most sind wir«, schrie Friedinger dazwischen. »Ich bin ein Most«, schrie Linzmann. »Hahaha«, lachte Stauffner und las mit ironischer Betonung, »die jungen Dichter berechtigten zweifellos, zweifellos zu den schönsten Hoffnungen.« »Hoffnungen! Ein Idiot bist du und frech obendrein.« Meyer hatte vergebens versucht, sich verständlich zu machen. »Die Kritik ist ja nicht von mir geschrieben. Ich habe nur dahin gewirkt, dass man überhaupt von dem Abend Notiz nimmt. Ich habe nur Daten gegeben.« »Hättest du andere Daten gegeben«, schrie Stauffner. »Entweder setzt man sich für eine Sache ein oder nicht.« Meyer wurde nun auch zornig. »Ich habe getan, was ich konnte. Ich konnte meine neue Stellung nicht gleich dazu ausnützen, um für ein paar gute Freunde Reklame zu machen.« »Reklame? Ha, ha, ha. Donnerwetter, ich kann es nicht. Ihr seht doch, ich habe über mich nicht eine Silbe mehr geschrieben.« »Geschrieben? Geschrieben? Nein, doch nicht geschrieben. Beeinflusst. Nicht ein Wort mehr habe ich für mich gesagt als für euch.« »Großartig«, rief Stauffner, »großartig. Soll ich mit einem Wort sagen, was du bist? Ein Streber!« »So«, rief Meyer, »und wollt ihr in zwei Worten hören, was ihr seid? Ein undankbares«, er unterdrückte das zweite Wort. »Dankbarkeit will er, hört ihr«, schrie Stauffner. Es wurde so laut an dem Tisch, dass von anderen Tischen des Kaffeehauses Zischlaute ertönten. »Er will Dankbarkeit«, sagte Stauffner mit gedämpfter Stimme. »Es ist unerhört. Es übersteigt alle Grenzen.« »Ihr seid sie mir schuldig«, erwiderte Meyer. »Erinnert euch, was ich für euch schon getan, ganz abgesehen von der Lobeshymne da, mit der ich nah daran war, mich bei meinem Blatte zu kompromittieren. Erinnert euch nur, was ich euch alles verschafft habe.« Und sein Blick streifte in diesem Moment kaum merklich den alten Herrn Sachsberger, der in peinlicher Unruhe, verlegen, beinahe unglücklich unter diesen Streitenden saß und nur den rechten Mut nicht fand, sich zu entfernen. »Geh du zu deinem Blatt«, schrie Stauffner. »Wir bringen uns ohne dich fort.« Meyer stand auf, nahm seinen Hut und ging, ohne zu grüßen. Er grüßte nicht einmal den alten Sachsberger. Und dem völlig unschuldigen Winder warf er überdies einen giftigen Blick zu. »Hier ist heute eine Luft zum Ersticken«, sagte Fräulein Gasteiner, welche bald blass, bald rot vor Ärger geworden war. Und indem sie aufstand, sie hatte heute wieder die gelbe Jacke an, setzte sie hinzu. »Ich geh. Kommst mit, Christian.« Sie warf ihm das zu wie einen Befehl. Christian erhob sich auch, sagte »Entschuldigt mich« und geleitete Fräulein Gasteiner zur Tür hinaus. Bei der Tür wandte sie sich nochmals um und winkte sehr auffallend mit der Hand. Sachsberger musste bemerken, dass der Gruß ihm galt. Er neigte leicht seinen Kopf. »Die alte Komödiantin wird den dummen Kerl noch ganz zugrunde richten«, sagte Linzmann. »Alte Komödiantin«, Sachsberger musste bei sich selber zustimmend nicken. Er merkte mit einem Mal, dass er das längst gewusst hatte. »Es ist hier wirklich nimmer auszuhalten«, sagte Stauffner. »Gehen wir ins Freie, ja?« Man erhob sich, der Kellner brachte die Röcke und Hüte. Man trat auf die Straße hinaus. »Guten Abend, meine Herren«, sagte Sachsberger. »Sie kommen nicht mit uns?« fragte Stauffner. »Ich danke, ich bin müde.« »Also auf morgen«, sagte Stauffner. Man reichte ihm die Hand, ziemlich kühl und gedankenlos. Er war allein. Der Abend war wunderschön, und Sachsberger empfand es wie eine Wohltat, wie ihn nun, nach der dumpfen Atmosphäre im Kaffeehaus, eine stille, weiche Luft umquoll. Die Szene, die er eben miterlebt, hatte er im ersten Moment kaum zu begreifen vermocht. Dass diese Leute so wütend waren, weil Meyer sie nicht mehr gelobt hatte. Wenn er selbst etwas gegen die Kritik einzuwenden gehabt hätte. Beim Vorlesen hat er sich nur ein wenig über die Flüchtigkeit dieses Berichts geärgert, der von jungen, hoffnungsvollen Dichtern erzählte und ihn mitten unter diesen Jünglingen nannte. Aber wie er dann hörte, dass Meyer der Verfasser der Kritik sei, da staunte er wohl im Anfang über die Gleichgültigkeit dieses Herrn, der vor wenigen Wochen ihm so begeistert die Huldigung des jungen Wien überbracht hatte. Die Begeisterung war ein bisschen rasch verflogen. Es musste ihnen doch bald eingefallen sein, dass sie um 30, 40 Jahre zu spät kamen. Sie nahmen ihn ja kaum mehr ernst. Wie hatte sich der Ton dieser jungen Leute im Verkehr mit ihm geändert? Da merkte er, dass jemand an seiner Seite ging. Es war der kleine Winder, der schon einige Zeit neben ihm einherschritt, ohne dass es dem alten Herrn aufgefallen war. »Wie, Sie begleiten mich? Entschuldigen Sie, ich habe Sie gar nicht gesehen.« »Oh, bitte, bitte«, sagte der kleine Winder. »Ich habe Sie nicht stören wollen. Ich habe nur...« »Wünschen's was von mir?« fragte der alte Herr sehr freundlich. »Ja, eine große, große Bitte hätte ich. Hab Sie schon immer ersuchen wollen, weil ich eine so große, eine so innige Verehrung für Sie habe.« Sachsberger betrachtete ihn wohlwollend. Der junge Mann in aller seiner Verwirrtheit sprach wahr. Seine befangenen Worte klangen herzlich. »Also, um was wollen's mich denn ersuchen?« »Ich habe mich immer nicht getraut. Sie sind ja so in Anspruch genommen. Und dann, wie oft ist man schon an Sie herangetreten? Es ist nämlich wegen meiner selbst«, setzte er ganz ängstlich hinzu. »Nun?« fragte Sachsberger. »Ich möchte nämlich gar so gern. Ich möchte ein aufrichtiges Urteil, ein ehrliches, aus Ihrem Mund, ob ich ein Talent habe oder nicht. Ja, zu Ihnen habe ich Vertrauen. Ihnen möchte ich die Entscheidung überlassen. Denn Sie müssen wissen, Herr Sachsberger, meine Herren Eltern sind sehr dagegen.« »Ja, wie soll denn ich das entscheiden, ob Sie ein Talent haben?« »Das ist's ja eben. Ich möchte Ihnen meine Sachen zum Lesen geben. Ich möchte...« Sachsberger wehrte ab. »Lieber Herr von Winder, seien's nicht bös, aber das tun's lieber nicht. Zum Lesen können Sie mir sie ja geben, aber ein Urteil? Nein, nein.« Der kleine Winder wurde ganz traurig. »Ja, warum denn?« fragte er. »Ja«, erwiderte Sachsberger, und es kam wie eine Erleuchtung über ihn, dass er so mit einem Mal die richtigen Worte fand, »ich verstehe ja nichts davon.« »Sie, Herr von Sachsberger?« »Ich gebe Ihnen mein Wort, gar nichts, verstehe ich. Wenn etwas sehr schön oder sehr schlecht ist, da werde ich Ihnen vielleicht den Unterschied sagen können. Aber Ihnen sagen, ob Sie ein Talent haben?« »Ja, wer soll mir's denn sagen können, wenn nicht Sie?« »Freilich ist's schwer, besonders bei so jungen Leuten wie bei Ihnen ist es schwer. Solange man jung ist, bringt man vielleicht manches zusammen. Und dann, ja, dann ist es halt vorüber, man weiß nicht wie.« »Aber das kann ich mir sehr gut vorstellen«, sagte Winder. dass man später die Lust verliert, wenn man eben keine Ermunterung und keine Anerkennung findet. »Glauben Sie?« fragte Sachsberger und sann ein paar Sekunden vor sich hin. »Ja, wer soll Ihnen denn schließlich garantieren für die Ermunterung und Anerkennung?« »Ja, wenn aber Sie selber meine Sachen lesen möchten, Sie, Herr Sachsberger, und mich ermuntern täten.« »Ich, der Herr Sachsberger? Wer bin denn ich, der Herr Sachsberger? Was glauben's denn eigentlich, wer ich bin?« »Oh, ja, vielleicht war der junge Herr Sachsberger was. Ist's ja möglich. Ich weiß heute selber nimmer, weil ich nichts mehr davon verstehe.« Er schwieg eine Weile. »Mein lieber Herr Winder«, sagte er dann, »gehen Sie zu wem anderen. Ich begreif gar nicht, wie Sie gerade auf mich kommen. Die Wanderungen. Ja, sagen's aufrichtig. Haben Ihnen denn die gar so gut gefallen? Was hat Ihnen denn dran gar so gut gefallen?« »Die Wanderungen? Ja, gerade die Wanderungen habe ich noch nicht gelesen.« Der alte Herr blieb einen Moment stehen, geradezu erschrocken. Dann aber, wie er den jungen Menschen vor sich stehen sah, ganz verlegen zu Boden schauend, musste er lachen. »Nicht gelesen? Ja, warum? Ja, zum Kuckuck. Warum verehren Sie mich denn dann eigentlich gar so sehr?« Der kleine Winder schaute wieder zu ihm auf. »Ich habe eben ein so unbändiges Vertrauen zu Ihnen. Sie sind ja ganz anders wie die anderen. Viel freundlicher sind Sie mit mir. Die anderen kümmern sich ja gar nicht um mich. Bitte schön, Herr Sachsberger, der Meier hat mir versprochen, er leiht mir die Wanderungen. Er hat's uns allen versprochen. Aber man kann sich ja auf den Menschen nicht verlassen.« »Allen? Also hat sie am End noch keiner?« Sachsberger lachte. Er lachte so herzlich wie lange nicht. »Machen wir's ab«, sagte er zu Winder, indem er ihm die Hand reichte. »Sie brauchen meine Gedichte nicht zu lesen, und ich lese dafür Ihre auch nicht, ja?« »Herr Sachsberger, Sie sind bös auf mich.« »Aber Sie, Kind, fällt mir ja gar nicht ein.« Sie waren vor dem Stammwirtshaus des alten Herrn angelangt. Und unwillkürlich blieb Sachsberger stehen. »Ich bin an meinem Ziel«, sagte er. »Ich danke Ihnen für Ihre gütige Begleitung. Und wenn Sie mich gelegentlich besuchen wollen, soll's mir ein Vergnügen sein.« »Herr Sachsberger, grüße Gott, Herr von Winder, kommen's gut nach Haus.« Mit diesen Worten ließ der alte Herr den kleinen Winder stehen und öffnete die Tür des Gasthauses, wo die Gesellschaft seiner alten Freunde sich zu versammeln pflegte. Die Luft, die ihm entgegenschlug, roch nach Bier, Rauch und Speisen. Die wohlbekannten Stimmen tönten durcheinander, laut und lachend. Und es war ihm, als käme er von einer kurzen, beschwerlichen Reise nach Hause, in ein Heim, das er nie geliebt, indem er aber die dumpfe und weiche Behaglichkeit von früher wiederfand. Er spürte, dass er nichts anderes mehr wollte, nichts anderes mehr brauchte. Er blieb nur einen Augenblick an der Türe stehen, dann trat er entschlossen an den Tisch, atmete tief auf und setzte sich lächelnd nieder. Er wusste, armer Teufel, wird ihm hier keiner sagen. Der kleine Winder war noch ein paar Minuten draußen stehen geblieben, nachdem die Türe sich geschlossen hatte. Die Tränen standen ihm im Auge. Er schüttelte den Kopf. »In dem habe ich mich auch getäuscht«, sagte er vor sich hin und kam sich sehr verlassen vor, als er langsam durch die stillen Straßen ins Kaffeehaus zurückschlenderte.